Ich spüre so das Liebesherz von Jesus heute Morgen hier. Und als er gefragt wurde, Herr, was ist das größte Gebot? Da hat er gesagt, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Kraft, mit ganzem Gemüt. Das ist das erste und das wichtigste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und ich spüre wirklich, dass Jesus uns heute Morgen wirklich mit seiner Liebe lockt. Und er hat mir gerade eben im Lobpreis hat er mir diesen Vers gegeben aus Offenbarung 2, wo Jesus die Gemeinde in Ephesus aufruft und sagt, ich kenne deine Werke und deine Mühe und dein Ausharren und dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und du hast sie als Lügner befunden und du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen und du bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Und ich glaube einfach, weißt du, da ist dieses Locken von Jesus. Er hat uns zuerst geliebt. Und er möchte, dass dieses Feuer der Liebe zu ihm und dieses Feuer der Liebe zu den Menschen in uns so richtig hell, so richtig stark, so richtig tief brennt. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Aber wenn du merkst, dass dieses Feuer der Liebe in dir nicht mehr so brennt, wie es vielleicht mal gebrannt hat oder einfach nicht so brennt, wie es brennen sollte, vielleicht noch gar nie so gebrannt hat, einfach dieses Feuer der Liebe, weil seine Liebe ist hier heute Morgen. Also dann sagt Jesus, dann gibt es nur einen Weg, einfach, dass dieses Feuer zurückkommt. Und er sagt, dieser Weg ist, kehr um, tu Buße, kehr um zu mir, bitte mich darum, dass ich dir vergebe und bitte mich darum, dass ich dich neu fülle mit dieser ersten Liebe. Und ich glaube, dass Jesus heute Morgen wirklich viele von uns neu füllen möchte mit dieser ersten Liebe. Da ist so eine Wärme der Liebe Gottes. Da ist einfach dieses tiefe, weißt du, dieses tiefe Feuer seiner Barmherzigkeit, dieses tiefe Feuer seiner Liebe, dieses einfach der Liebe zu ihm. Und er möchte dich damit ganz neu entzünden. Aber was wichtig ist, ist, dass du sagst, Herr, es tut mir leid, wo ich nicht in dieser Liebe gelebt habe. Ich komme zu dir und ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir für dein Blut, das mir nicht nur vergibt, sondern das mich auch reinigt. Und somit diese erste Liebe neu in mir installiert, mich ganz neu wirklich heiß macht. Ja, glühend heiß macht. Glühend heiß macht in dieser ersten Liebe. Halleluja. Halleluja, wenn du das spürst, dass Jesus dich da ruft, wirklich zu ihm umzukehren, zu ihm zu kommen, dann einfach hier vorne am Altar ist Platz, du kannst dich hinknien oder hinstellen oder hinlegen oder wie auch immer, oder du kannst an deinem Platz dich hinknien oder in den Gängen oder in den Reihen oder wo auch immer, einfach komm einfach zu ihm, geh einfach einen Schritt auf ihn zu, weil er ruft dich. Also er lässt diese erste Liebe nicht einfach nur auf dich drauf fallen, sondern er möchte, dass du anerkennst, dass du sie brauchst und dass du anerkennst, wo du sie verloren hast und dass du ihn um Vergebung bittest. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Lass uns einfach diese Zeit haben. Jeder einfach bewegt dich einfach frei im Raum, wie du möchtest. Nimm die Position ein, die du einnehmen möchtest. Fühl dich einfach frei. Halleluja. Danke, Jesus, auch auf der Empore. Halleluja. Halleluja. Wir machen auf der Empore auch die erste Reihe bitte frei, damit die Leute auch nach vorne kommen können und da auch sich hinknien können und einfach mit dabei sein können. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe. Danke für deine Liebe. Spielt einfach weiter. Bleibt einfach da. Bleibt einfach auf dem Sound. Weil ich spüre diesen Sound der Liebe von Jesus. Oh. Einfach auf dem Sound bleiben. Halleluja. Halleluja. Streck einfach deine Hände aus zu Jesus. Und sprich mir einfach nach. Sag, Jesus, ich danke dir für deine unendliche Liebe zu mir. Ich danke dir für das Feuer deiner Liebe. Und Jesus, ich bekenne dir, dieses Feuer hat nicht so in mir gebrannt, wie es hätte brennen sollen. Ich habe dich nicht geliebt, wie ich dich hätte lieben sollen. Und ich habe die Menschen nicht geliebt, wie ich sie hätte lieben sollen. Ich bitte dich um Vergebung. Ich kehre um zu dir. Und ich danke dir für dein Blut, das mich gerade jetzt reinigt. Reinigt. Und damit frei macht, dass du das Feuer deiner ersten Liebe in mich hineingießen kannst. Oh, gerade jetzt, erfüll mein Herz neu mit dieser Liebe, mit der Liebe zu dir, Jesus, mit der Liebe zu den Menschen, zu den Verlorenen, zu meinen Geschwistern. Füll mich neu mit deiner Liebe. Füll mich neu mit deinem Feuer. Oh, füll mich, Heiliger Geist. Ich gebe mich dir hin. Ich gebe mich dir hin. Tu dein Werk in mir, Jesus. Heiliger Geist, fülle uns ganz neu. Komm, Heiliger Geist, in diesem Raum, füll jeden Einzelnen, Herr. Füll jeden Einzelnen neu mit diesem Feuer deiner Liebe, Herr. Oh, lass es tief in unserem Inneren, Herr, wirklich warm werden heute Morgen, Herr. Lass es tief in unserem Inneren warm werden in unserer Seele, Herr. Lass es tief in unserem Inneren warm werden in unserem Herzen, Herr. Lass es tief in unserem Inneren, Herr. Oh, warm werden gerade jetzt, Herr. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass es warm wird in uns, Herr. Danke, dass es warm wird in uns, Herr. Danke, dass es warm wird, warm wird, warm wird, warm wird. Oh, warm in unserem Innersten, Herr. Oh, warm in unserem Innersten, Herr. Oh, warm, oh, warm, oh, warm. Warm in unserem Innersten, Herr. Danke, Jesus. Ganz tief in uns aufbrennen, Herr, auflodern, Herr, auflodern, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, danke, Herr, danke, Herr, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus, die Beter, die Mentoren, die Heilungsdiener, die Glory House Leiter können einfach rumgehen und einfach Leuten die Hände auflegen und einfach dieses Feuer der Liebe freisetzen. Oh, ganz neu, ganz neu, ganz neu. Oh, ganz neu, Herr. Oh, ganz neu, Herr Jesus. Oh, ganz neu, lass es brennen, Herr, lass es brennen, Herr, lass es brennen, Herr Jesus. Tu dein Werk, tu dein Werk, tu dein Werk der Liebe in uns. dein Werk, tu dein tiefes Werk. Tu dein tiefes Werk der Liebe in uns, Herr. Tu dein tiefes Werk der Liebe in uns, Herr. Wenn dir nicht eine Hand aufgelegt wird, weißt du, Jesus selber legt dir die Hand auf. Und er lässt dieses Feuer der ersten Liebe neu in dir auflodern. Auch selbst wenn du über Livestream zuschaust, einfach, und kannst du dich auch hinknien vor den Bildschirm und du wirst einfach gerade jetzt dieses Feuer, diese Wärme, da ist eine Wärme, die neu dein Herz erfüllt, diese Wärme. Also dieses Heißsein für Jesus. Jawohl, ich bin heiß für meinen Herrn. Ich bin heiß für meinen Geliebten. Ich bin heiß für Jesus. Ich bin heiß für ihn. Oh, mein Herz brennt für die Dinge seines Reiches. Mein Herz brennt für die Dinge seines Reiches. In dir, lass es brennen, lass es tiefer gehen, lass es tiefer gehen. Halleluja, Halleluja. Auch während wir ihn jetzt weiter anbeten, wird das Feuer der Liebe einfach weiter durch deine Seele brennen und wirklich dich ganz neu heiß machen für deinen Herrn, dich ganz neu. Du hast diese Begeisterung in dir neu entzünden, dieses Feuer. Oh, dieses Feuer. Oh, dieses Feuer. Oh, da ist dieses Feuer. Da ist dieses Feuer. Oh, da ist dieses Feuer. Oh, da ist dieses Feuer. Oh, da ist dieses Feuer. Oh, da ist dieses Feuer. Oh, lass es raus aus dir. Oh, the most beautiful among thousands and thousands. Kann jemand von den Betern auch auf die Empore hochgehen und dort auch für Menschen beten, bitte? It's the power, yours, it's the glory forever. Jesu Name. Es ist der Name Jesus in seiner eigenen Sprache. So wurde er von seinen Freunden genannt. Er aber hat uns Freunde genannt. Er sagt, ich aber habe euch Freunde genannt. Deswegen kannst du ihn mit diesem Namen ansprechen. Einfach so sehr seine Liebe, mit der er uns gut tun möchte. Und er möchte uns einfach seine Liebe zeigen. Und ich habe gesehen im Geist, dass er sogar Engel freisetzt, einfach aus Liebe zu uns, die uns Zeichen seiner Liebe geben. Und ich sehe wirklich ungewöhnliche Zeichen, ungewöhnliche Wunder. Ungewöhnliche, ja, wie Beweise seiner Liebe. Nicht, dass er unsere Liebe, seine Liebe uns noch beweisen möchte, er hat sie beweisen müsste, er hat sie uns bewiesen am Kreuz. Aber ich spüre einfach so heute Morgen wirklich so, wie so seine kindliche Liebe, mit der er dir gut tun möchte, einfach weil er dich liebt. Und das sind Leute hier und du bist hierher gekommen und vielleicht hast du rechnen müssen, kannst du dir das Benzin leisten, kannst du dir die Reise leisten. Und ich sehe einfach, wie Jesus wirklich ungewöhnliche Wunder freisetzt für einige. Ungewöhnliche Wunder im Bereich von Finanzen und ungewöhnliche Wunder, vielleicht sogar im Bereich von deinem Benzintank. Halleluja. Ungewöhnliche Wunder, das sind die Engel Gottes, die wirklich ungewöhnliche Wunderwerke freisetzen für Einzelne hier. Einfach, lieb ihn einfach, dank ihm einfach. Also er ist ein wunderbarer Herr. Manche haben vielleicht Gegenstände, die sie verloren haben oder die sie schon lange nicht mehr finden. Und Gott setzt seine Engel frei, um diese Gegenstände dir an einen Ort zu legen, wo du ganz bestimmt hinschaust, wo du vielleicht schon 5-mal hingeschaut hast und wo es nicht war. Aber du schaust nochmal hin oder du schaust zufällig hin und plötzlich ist es da, weil die Engel Gottes, ja, ich nenne es den Spielplatz der Engel, diese Art von Wundern. Den Spielplatz der Engel. Rematerialisierung, Materialisierung, Vermehrung, Multiplikation, übernatürliche Überweisungen, Zeichen seiner Liebe, Öl in den Händen, Goldstaub, Edelsteine, ja, Zeichen seiner Liebe einfach, die er dir gibt. Halleluja. Oh, bet ihn einfach an, bet ihn einfach an. Die Engel Gottes sind aktiv. Die Engel Gottes sind aktiv. Zugunsten der Söhne und Töchter, sogar auch über Livestream. Halleluja. Oh, shadananananana. Ah, ah, ah. Yeshua. Ich sehe sogar, wie Gott einigen, wie die Engel Gottes einfach einigen, sogar neue Zähne machen. Neue, ja, Goldzähne, Platinzähne, Keramikzähne, neue Zähne, geweißelte Zähne, neu gebleachte Zähne. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus, danke Jesus für diesen Raum der Engel, Herr, in dem wir uns bewegen, Herr, diesen Raum der Liebe, diesen Raum der ersten Liebe, Herr. Oh, diesen Raum der ersten Liebe zu dir, Jesus. Diesen Raum der Begeisterung von dir, Herr. Halleluja. Wir lieben dich, Herr. Manche spüren vielleicht sogar, wie Engel ihnen die Hand auf die Schulter legen. Du denkst, oh, da legt mir jemand die Hand auf, das ist aber nett. Aber dann schaust du und dann siehst du, da ist gar niemand. Halleluja. Das sind göttliche Düfte, die sich im Raum freisetzen. Zeichen und Wunder. Halleluja. Er berührt dich gerade da, wo du bist. Manche werden vielleicht sogar von einem Engel gekitzelt. Das machen sie auch manchmal ganz gern. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du deine Engel freigesetzt hast hier in diesem Raum. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Das heißt nicht umsonst in Hebräer 12, 22, ihr seid gekommen zum Berg Zion, unserer Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind. Und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes. Und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Ja, wir sind gekommen zu dieser himmlischen Festversammlung. Oh, wir sind da. Und sie tun uns gut. Sie tun uns gut. Oh. Sie heilen dich. Sie setzen dich frei. Manche müssen vielleicht unkontrolliert weinen. Das ist in Ordnung. Manche müssen unkontrolliert lachen. Das ist auch in Ordnung. Was auch immer. Was auch immer Gott in dir freisetzt. Was auch immer Gott tut. Himmel und Erde überlappen sich. Und plötzlich gehen in diesem Raum nicht nur Menschen umher oder stehen Menschen oder sitzen Menschen, sondern plötzlich sind wir durchmischt mit den Wesen des Himmels, mit den Engeln Gottes, mit den Kreaturen des Himmels, mit der Wolke der Zeugen, mit den vollendeten Gerechten, und sie sind plötzlich in unserer Mitte. Der Himmel ist in unserer Mitte. Oh, Gott ist in unserer Mitte. Oh, Gott wandelt in unserer Mitte. Und wir wandeln mit ihm. Wir sind sein Volk und wir wandeln mit ihm. Er wandelt mit uns und wir wandeln mit ihm. Stärker, Heiliger Geist. Oh, komm nur stärker auf deine Kinder. Oh, oh, oh, füll uns, Heiliger Geist. Füll uns mit der Gegenwart, füll uns mit der Realität des Himmels. Im Geist dich zu bewegen mit dem Himmel. Beginn im Geist zu singen mit dem Himmel. Einfach zu tun, was immer du spürst, dass du tun sollst in seiner Gegenwart. Fühl dich vollkommen frei. Wo der Geist des Herrn ist, ist vollkommene Freiheit. Also fühl dich vollkommen frei. Oh, sha-da-da-da. Lobpreisteam, fühlt euch vollkommen frei. Die nicht leicht ist, ist nicht von ihm. Er macht dich leicht heute Morgen. Danke, Jesus, für dein Werk in uns, Herr. Oh, danke, dass du in uns die Liebe anfachst, Herr. Danke, dass du in uns die Freude anfachst, Herr. Und danke, dass du uns bei all dem eine unendliche Leichtigkeit des Seins gibst, Herr, in dir, Herr. Oh, wo wir hoch versetzt sind, wie es heißt in Epheser 1,20. Hoch versetzt über jeden Namen, hoch versetzt über jede Macht, hoch versetzt über jede Gewalt, hoch versetzt über jeden Umstand. Oh, manche müssen sich hochversetzt sehen heute Morgen. Hochversetzt über jeden Umstand, hochversetzt über jede Situation, hochversetzt über alles, was dich runtergezogen hat, alles, was es schwer gemacht hat. Hochversetzt. Hochversetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Da bist du. Da sitzt du. Oh, da thronst du. Mit Christus versetzt an himmlische Orte. Oh, mit Christus hochversetzt. Oh, hochversetzt. Sag mal zu jemandem in deiner Nähe, du bist im Himmel. Im Geist. Versetzt an himmlische Orte. Hier ist die Atmosphäre des Himmels. Halleluja. Wo du bist, ist der Himmel. Halleluja. Halleluja. Und dann wollen wir langsam Joshua die Gelegenheit geben, uns heute nochmal zu dienen. Halleluja. Und wir freuen uns, Halleluja, auf das, was er mitgebracht hat, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Glory. Glory. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Sucht euch einen Platz. Sucht noch jemanden Platz. Braucht noch jemanden Platz? Da an der Empore oben sind auch noch ein paar Plätze frei. Genau. Wenn jemand noch keinen Platz hat. Halleluja. Danke, Jesus. Wow, bleib einfach in dieser Atmosphäre des Himmels. Bleib einfach in dieser Atmosphäre der Herrlichkeit. Wow, danke, Jesus. Lass uns mal nochmal wirklich unserem wunderbaren Freund nochmal einen kräftigen Applaus geben. Herzlich willkommen, Joshua Mills. Once again, halleluja. We are so glad that you're here. Halleluja. Just, it's all yours. Thank you. Hallelujah. Wow, we are in the glory. Wow, wir sind in der Herrlichkeit. We have been wir sind in a new realm. Wir waren in einem neuen Raum. All weekend. Das ganze Wochenende lang. And I don't know whether you've noticed or not. Aber ich weiß gar nicht, ob du es festgestellt hast. But God's been taking us from glory to glory. Aber Gott hat uns wirklich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit genommen. We're advancing in the things of God. Wir schreiten vorwärts in den Dingen Gottes. And I've noticed that there's many prophetic things happening all weekend. Und ich habe gemerkt, dass da sehr viele prophetische Dinge passiert sind an diesem Wochenende. On Friday night when we were gathered, am Freitagabend, als wir hier zusammen waren, it was raining outside. Hat es draußen geregnet. And then last night after the meeting, und gestern nach dem Treffen, our vehicles were covered in snow. Waren unsere Autos voller Schnee. It had been snowing while we were in here. Es hat geschneit, während wir hier drin waren. And this morning when I woke up, und als ich heute Morgen aufgewacht bin, all these flurries were coming down. All over the place. Es sind all diese Flocken runtergekommen. But the Bible speaks about this. Und wenn die Bibel davon spricht, in Isaiah chapter 55, look at this. In Jesaja Kapitel 55, schau dir das mal an. Mm. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Look at this. Isaiah chapter 55. Jesaja Kapitel 55. I just noticed something here. Mir ist gerade da was aufgefallen. In verse 1. In Vers 1. The very first word. Das erste Wort. Is ho. Is hey. Oh ho, oh ho. What does it say in German? Hey. Hey. Hey. Yeah. You bring the German, I'll bring the English. Ich bring das Deutsche, ich bring das Englische. I got the ho and you got the hey. Ich hab das ho, du hast das hey. Ho. Oh. Look down at verse 10. Geht mal zu Vers 10. It says, for as the rain comes down, da heißt es, denn wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt, and the snow from heaven, wie der Regen und der Schnee vom Himmel herabfällt, and do not return there, but water the earth and make it bring forth and bud. Und nicht dahin zurückkehrt, er habe denn die Erde getränkt und befruchtet und sie und Sprossen gemacht. That it may give seed to the sower and bread to the eater. Und dem Sämann Samen gegeben und Brot dem Essenden. In verse 11, the Spirit of God says. Und in Vers 11 heißt dann: So wird mein Wort sein. So shall my word be that goes forth from my mouth. So wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. It shall not return to me void. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren. But it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. Sondern es wird ausrichten, was mir gefällt, und durchführen, wozu ich es gesandt habe. God uses the example of the rain and the snow. Gott benutzt dieses Beispiel von Regen und Schnee. To give us an understanding of how when He speaks. Um uns verstehen zu lassen, dass wenn er spricht, whatever he says goes forth and accomplishes what he intends. Was auch immer er sagt, es geht durch und erreicht was, zu wo es ausgesandt wurde. And even as we've seen the rain and the snow over this conference weekend, und genau wie wir auch den Regen und den Schnee über dieser Konferenz hinweg gesehen haben, it's a prophetic reminder to us, ist das eine prophetische Erinnerung für uns, that the things that God is speaking, dass die Dinge, die Gott spricht, whether it's speaking to your heart, ob er in dein Herz spricht, speaking through a message, durch eine Botschaft, speaking through a prophet, oder durch einen Propheten, but what God has spoken, surely he will do. Aber was Gott ausgesprochen hat, das wird er ganz bestimmt tun. We've been speaking about revival glory. Wir haben über Erweckungsherrlichkeit gesprochen. About this new move that God is beginning to work in the earth. Über diese neue Bewegung, die Gott in die Welt geschickt hat. Revival glory is here. Erweckungsherrlichkeit ist hier. Revival glory is here. Erweckungsherrlichkeit ist hier. You don't have to wait for it. Du musst nicht mehr drauf warten. You don't have to hope that in a few months it will come. Du musst nicht hoffen, dass es in ein paar Monaten vielleicht kommen wird. You don't have to say, well, maybe next year. Du musst nicht sagen, ah, vielleicht nächstes Jahr, nächste Konferenz. Revival glory is is here. Nein, die Erweckungsherrlichkeit Revival ist hier. Glory is here. Die Erweckungsherrlichkeit ist we hier. We have been in the atmosphere of revival glory all weekend. Wir waren das ganze Wochenende in der Atmosphäre der Erweckungsherrlichkeit. And what God is working in us in this place. Und was Gott in uns wirkt an diesem Ort. Is much more than just about this weekend. Da geht's um sehr viel mehr als einfach nur um dieses Wochenende. What God is working in us. Was Gott in uns bewirkt. Is something that we're called to carry. Ist etwas, das wir berufen sind zu tragen. Something that we're called to release. Das wir freisetzen sollen. And we can trust that the Holy Spirit. Und wir können vertrauen, dass der Heilige Geist, who has been working on the inside of us, der in uns gearbeitet hat, will begin to emanate from us. Aus uns herausfließen wird. Our lives are being changed. Unsere Leben werden verändert. We're being transformed from glory to glory. Wir werden transformiert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. He's choosing to pour out of his spirit in within us. Er hat sich entschieden, aus dem Geist in uns zu fließen, so that he can pour out of his spirit through us. Dass er auch durch unseren Geist fließen kann. This morning, heute Morgen, in this atmosphere, wow. In dieser Atmosphäre, wow. Wow. Wow. Just being with God. Einfach sein mit Gott. Just being in his presence. Einfach in seiner Gegenwart sein. With a bunch of hungry believers. Mit einem Haufen hungriger Gläubiger. And I want to thank you for coming and being here. Und ich möchte euch allen danken, dass ihr gekommen seid und I believe hier seid. It's the doing of God. Ich glaube echt, dass es das Wirken Gottes ist. I believe that we're going to see more and more in the days ahead. Und ich glaube, dass wir in den Tagen, die kommen werden, noch mehr und mehr davon sehen God werden. God bringing his body together. Gott, wie er seinen Leib zusammenbringt. God leading us, directing us, guiding us by his spirit. Gott, wie er uns leitet und führt bei seinem Geist. Something that I noticed about this revival that's been breaking out in America. Etwas, das mir aufgefallen ist an dieser Erweckung, die in Amerika ausgebrochen ist, is that it's breaking down denominational walls. Ist, dass es diese Mauern der Denomination einfach eingebrochen it's hat. Breaking down the man-made walls of separation. Es bricht diese menschengemachten Mauern der Trennung ein. God's bringing his people together. Und Gott bringt sein Volk zusammen. For his greater purposes to be accomplished. Damit seine Zwecke umgesetzt werden können. This morning as we were in that atmosphere of consecration. Als wir heute Morgen in dieser Atmosphäre der Heiligung waren. And just giving ourselves to the Lord. Wo wir uns dem Herrn hingegeben haben. A lady came up to me. Kam eine Dame zu mir. And she showed me her hands. Und sie hat mir ihre Hände gezeigt. The palms of her hands were just covered in oil. Und die, also das Innere ihrer Hand war einfach bedeckt mit Öl. Just glistening with the beauty of holiness. Und einfach hat geglänzt in dieser Herrlichkeit der Heiligkeit. And I could smell the floral smell. Und ich konnte diesen Geruch riechen, den Blumengeruch riechen. It was probably the rose of Sharon and the lily of the valley. Es war wahrscheinlich die Rose von Sharon und die Lilie des Tals. He is the rose of Sharon, he's the lily of the valley, and he's every flower in between. Er ist die Rose von Sharon und er ist die Lilie im Tal und er ist jede Blume dazwischen. Let the fragrance of Jesus fill your life. Lass den Wohlgeruch Jesus dein Leben erfüllen. You know, on the first night. Wisst ihr noch am ersten Abend? I smelled three very specific fragrances. Da hatte ich drei ganz bestimmte Gerüche. The first one was floral. Der erste war von Blumen. And I knew that God was speaking to us about the beauty of his presence, about the person of Jesus, about recognizing him in his glory. Und ich wusste, dass Gott zu uns spricht über die Schönheit seiner Gegenwart. Recognizing him in his glory, seeing und him in his beauty. Und ihm in seiner Herrlichkeit und seiner Schönheit zu sehen. And we've been seeing that this weekend. Und wir haben das dieses Wochenende gesehen. And the second fragrance that I smelled. Und der zweite Geruch, den ich gerochen habe, was the new wine. War dieser neue Wein. And we've been drinking. Und wir haben den getrunken. We've been drinking a lot. We've been wir doing haben das a lot von sehr viel getrunken. I've been drinking in here. Ich habe hier getrunken. And I've been drinking in my hotel. Und ich habe aber auch in meinem Hotel getrunken. Yeah, I've been doing a lot of drinking. Also ich habe sehr viel getrunken. And that's the right thing to do when you come to Germany. Und das ist das Richtige zu tun, wenn du nach Deutschland kommst. And it's the right thing for you to do when you go back home. Und das ist auch das Richtige zu tun, wenn du wieder nach Hause gehst. Keep on drinking of the Holy Ghost. Trink einfach vom Heiligen Geist. Just Absorb him completely until you're totally inebriated. Nimm ihn einfach komplett in dir auf, bis du komplett von ihm durchtrunken bist. You want to be soaked in every kind of way in the new wine. Du willst komplett von ihm durchtrunken sein in jeder Art und Weise. The drunks that God creates. Also die Betrunkenen, die Gott kreiert. Are never angry drunks. Sind nie wütende Betrunkene. When you get drunk in the Holy Spirit, wenn du betrunken wirst im Heiligen Geist, you're a very joy-filled drunk. Dann bist du ein freuderfüllter Betrunkener. And so stay drunk. Also bleib betrunken. Stay inebriated in the Holy Ghost. Sei eingeweicht im Heiligen Geist. And people will like you better. Und die Menschen werden dich mehr mögen. You'll get along in life a whole lot better. Du wirst im Leben sehr viel besser durchkommen. Things that used to bother you won't bother you anymore. Dinge, die dich sonst immer geärgert haben, werden dich auf einmal nicht mehr ärgern. Because you're just too busy being filled with Jesus. Weil du einfach viel zu beschäftigt damit bist, mit Jesus gefüllt zu sein. So we're drinking. Also wir trinken. And God was speaking to us about that. Und Gott hat zu uns darüber gesprochen, when über I das Trinken. That new wine fragrance. Wenn als ich diesen Geruch des neuen Weins gerochen habe. Aber ich bin nie dazu gekommen, euch über den dritten Geruch zu erzählen. But this is why you stayed until Sunday. Und deswegen seid ihr immer noch hier. Because you had to find out what this third fragrance was. Weil ihr noch rausfinden müsst, was dieser dritte Geruch ist. It was the smell of cinnamon, the fragrance of cinnamon. Es war der Geruch von Zimt. And this speaks to us of the anointing of God. Und das spricht von uns über die Salbung Gottes. And I really believe that. Oh, and I just smelled it again right there. Und ich habe es gerade sogar wieder gerochen. Oh, just breathe in right now. I don't know atmet if you can smell that or not. Ich weiß nicht, ob ihr es riechen könnt. I just smelled like a wave just when I was just talking about just das, now. Als gerade als ich drüber geredet habe, so eine Welle von Zimt. Can you smell it up there, Malcolm? Kannst du es da riechen? Wow. He came from Liverpool. Er ist aus Liverpool hergekommen. He's hungry. Er ist hungrig. He's ready to receive. Er ist bereit zu empfangen. Cordova, anybody else ready to receive? Ist jemand sonst noch jemand bereit zu empfangen? There is a fresh anointing. Da ist eine frische Salbung for you. Für dich. We were Janet and I. We were doing a Glory Bible study. Maybe almost 2 months ago. Das war vor 2 Monaten. Well, maybe even longer than that, actually. Vielleicht ist es auch schon länger her. I can't really remember and it doesn't matter. Ich weiß gar nicht mehr so genau und es ist auch egal. But we were doing this Glory Bible study online. Aber wir haben diese Herrlichkeitsschulung gemacht online. We do this YouTube every Tuesday night. Wir machen das auf YouTube immer 8 o'clock New York time. Dienstags um 8 Uhr zu New York Zeit. And we were ministering and the smell, the fragrance of cinnamon came in. To our dining room where we were sitting. Wir haben gedient und dieser Geruch von Zimt kam in den Raum, wo wir das and gemacht this haben. Is a supernatural thing. Und es war eine übernatürliche Sache. We were not baking anything with cinnamon. Wir haben nichts mit Zimt gebacken oder so. We were not making anything with cinnamon. Wir hatten gar kein Zimt da. But this fragrance came in as we were doing the Bible study and I smelled it so strong. Und der Geruch kam einfach während dieser Bibelstunde und ich habe so stark gerochen. Something to Janet of the effect. Oh, Janet, I can smell that so strong, the cinnamon. Und dann habe ich zu Janet gesagt, ich kann diesen Geruch von Zimt so stark riechen hier. And she smiled and she nodded at me. Und sie hat gelacht und hat zu mir zugenickt. Because she wasn't smelling anything. Weil sie hat nichts gerochen. But it was so strong for me. I smelled it so strong. Es war für mich so stark. And so she just wanted to agree with what I was smelling the spirit, but she wouldn't smell nothing. Also sie wollte einfach mit mir zustimmen, was ich im Geist gerochen habe, aber sie and hat we gar went nichts on gerochen. Just talking a little bit. Und wir sind einfach weitergegangen und haben einfach weiter gesprochen. And the next thing you know, she starts smelling the cinnamon. Und das nächste, was passiert ist, sie hat auf einmal auch den Zimt gerochen. And it overtakes her. Und es hat sie übernommen. And now both of us are smelling the cinnamon. Und wir riechen jetzt beide diesen Zimt. And we Zimt. Know that it's a sign of the fresh anointing of God being released. Und wir haben gewusst, dass es ein Zeichen der frischen Salbung Gottes, die jetzt and freigesetzt wird. And so we're wird. Speaking this over the people that are watching. Und so haben wir das ausgesprochen über den Leuten, die zugeschaut haben. And this is the power of impartation. Und das ist die Kraft der Zuteilung. Impartation can be carried on a word. Zuteilung kann auf einem Wort drauf sein. When God speaks his word to you, receive it. Wenn Gott sein Wort zu dir spricht, dann empfang es. When you hear the prophetic word of the Lord, receive it. Wenn du das prophetische Wort des Herrn hörst, dann empfang es. See, we know that God can release an impartation through the laying on of hands. We know that. Wir wissen, dass Gott Zuteilungen geben kann durch das Händeauflegen. Das wissen wir. But sometimes we've limited him to that capacity. Aber manchmal haben wir ihn darauf limitiert, das nur dort zu tun. When he doesn't want to be limited. Aber er will sich nicht einschränken lassen. Can God use your hands for an impartation? Yes, he can. Kann Gott die Hände zur Zuteilung benutzen? Ja, kann er. But there's many other ways that God can bring an impartation too. Aber da gibt's noch viele andere Wege, wie Gott dir eine Zuteilung geben kann. And if you can't get to the hand of a man, und wenn du nicht zu der Hand eines Mannes kommen that kannst, doesn't mean you can't receive your impartation. Heißt das nicht, dass du deine Zuteilung nicht empfangen Because kannst? Because God always has a way. Weil Gott hat immer einen Weg. Gott hat immer einen Weg. God always has a way. Gott hat immer einen Weg. You can capture his word in the spirit. Du kannst sein Wort im Geist empfangen. And if you capture it with your spirit. Und wenn du es mit deinem Geist fängst. You make the connection. Dann machst du diese baust du diese Verbindung auf. And if God says I'm pouring out a fresh anointing. Und wenn Gott sagt, ich gieße eine neue Salbung aus. You don't have to wait another moment. Dann musst du nicht mehr warten. You just lift up your hands in the spirit. Du hebst einfach deine Hände im Geist. And say, Lord, I receive it right now. Und du sagst, hey, ich empfange es genau Lord, gerade I jetzt. Receive that cinnamon anointing right hey, now. Ich empfange diese Zimtsalbung gerade jetzt. I receive that fragrance of heaven in my life right now. Ich empfange diesen Geruch des Himmels I connect, gerade I receive. Jetzt. Ich verbinde mich Just damit und ich empfange out, es. Hold of it, pull it down. Streck dich aus, pull it down. Ergreif es und zieh es pull nach it unten. Down. Zieh es nach unten. This is something, das ist etwas, that one of my mentors, Mama Billy, dass eine meiner Mentorinnen, Mama Billy, her name's Billy Reagan Deck, that's like her real legal name. Ihr Name ist Billy Reagan Deck, also das ist ihr voller Name. But to most of us around the world, she is Mama Billy. Aber für die meisten von uns ist sie Mama Billy. And when I met Mama Billy, und als ich Mama Billy getroffen hatte, she told me, she said, Joshua, you can lift up your hands into the realm. Hat sie mir gesagt, ja, Joshua, du kannst deine Hand in den Raum heben. And you can receive. Und du kannst empfangen. And you do it by grabbing hold. Und du tust es, indem du of what you see in the spirit. Indem du ergreifst, was du im Geist siehst. And you pull it down by faith. Und dann ziehst du es im Glauben runter. And there's sometimes we just go like this and we grab hold of it and we pull it. Manchmal gehen wir einfach so, dass wir es ergreifen und dass wir es runterziehen. And she even taught me. She said some people are going to think that's foolish. Und sie hat mir gesagt, ja, manche Leute werden denken, das ist dämlich. Because it's a spiritual thing. Weil es ist eine geistliche Sache. It has to be spiritually discerned. Es muss im Geist unterschieden werden. But what you're doing, aber was du tust, is you're taking the natural. Ist, du nimmst das Natürliche and you're putting it into the supernatural, what you see in the spirit. Du bringst es ins Übernatürliche, in dem, was du im Geist you're reaching siehst. Into that realm where you can see your miracle. Du streckst dich auch aus in diesen Raum, wo du you das see Wunder the blessing siehst. That God has for you. Du siehst den Segen, den Gott you für dich the impartation hat. That's being released. Du siehst die Zuteilung, die freigesetzt in the spirit wird. You can see it. Im Geist kannst in du es sehen. You can sense it. Im Geist kannst in du es spüren. You discern it. Im Geist kannst du es unterscheiden. You take the natural, du nimmst das Natürliche and you grab hold of the divine supernatural. Und du ergreifst das göttliche Übernatürliche. And you pull it by faith into your life. Und im Glauben ziehst du es in saying, dein Leben. I'm not gonna miss my moment. Und du sagst, ich werde meinen I'm not Moment gonna miss nicht my vermissen. Hour of visitation. Ich werde es nicht verpassen. If God is releasing, wenn Gott es freisetzt, then I'm willing to be receiving. Dann bin ich willens, es zu empfangen. If God is pouring out, wenn Gott es ausgießt, then I am opening up. Dann öffne ich and es I'm auf. Receiving dann öffne ich mich und empfange what comes from the heavenly dimension. Dann empfange ich was von der himmlischen Dimension. There's times kommt. We pull it down like this. Da gibt es Zeiten, wo du es so runterziehen musst. Then there's other times the Lord says, pull it. Und dann sind andere Zeiten, wo der Herr sagt, put it in your stomach like an impartation. Weil er sagt, zieh es dir runter und setz es in deinen Bauch John wie eine Zuteilung. John the Revelator talked about eating the scroll. Johannes hat in der Offenbarung davon gesprochen, die Schriftrolle zu essen. And in many ways, when you grab hold of the revelation of God like a scroll. Und in vielen Weisen ist es so, wenn du die Offenbarung ergreifst wie eine that's Schriftrolle. The cinnamon. dann ist das der Zimt. Have you ever seen cinnamon? Hast du schon mal Zimt gesehen? What does it look like? Wie sieht es aus? It looks like a scroll. Es sieht aus wie so eine Schriftrolle. What is a scroll? Was ist eine Schriftrolle? To us that are believers, what is the scroll? Was ist die Schriftrolle für uns als Gläubige? It's the Torah. Es ist die Tora. It's the word of God. Es ist das Wort Gottes. It's the revelation. Es ist die Offenbarung. It's the prophetic impartation. Es ist die prophetische Zuteilung. So we grab hold of the cinnamon. Ha, also ergreifen wir diesen Zimt, die Schriftrolle. In the spirit. Hey! Ja, wir greifen es im Geist. Ha. We grab hold of the revelation. Wir greifen die Offenbarung. We receive it by faith. Wir ergreifen es im Glauben. We pull it in the natural. Wir ziehen es ins Natürliche. And release it within. Und wir setzen es frei that in uns. We might carry the impartation. Dass wir diese Zuteilung tragen können. And allow God to unfold. Und es Gott erlauben, es auszubreiten. Unravel. Es zu verbreiten. And read his scroll through our life. Und diese Schriftstelle über unserem Leben auszulesen. In many ways, in vielen Arten und Weisen, you become wirst du the revelation. Die Offenbarung. You become a manifestation. Du wirst eine Manifestation of his word in the earth. Seines Wortes hier auf der Welt. How will the people know? Wie werden die Leute wissen? Unless the word is revealed. Wie werden die Leute es wissen, unless es sei denn, es wird ihnen offenbart? God is looking. Gott schaut. For a people. Nach einem Volk. That are willing. Die willens sind. To carry the word of God. Das Wort Gottes zu tragen. And reveal it. Und es zu offenbaren. In the world. In der Welt. Everywhere you go, wo auch immer sie hingehen, you become the living, breathing manifestation. Du wirst die lebende, atmende Manifestation of the word of God. Des Wortes Gottes. Mm. So when you encounter the sick, also wenn du den Kranken begegnest, you encounter those that are diseased. Du begegnest denen, die irgendeine Krankheit haben. Those that are lame, they're in pain. Die lahm sind oder die Schmerzen haben. Ones that are suffering. Die leiden. In great agony. In großen Leiden. When they meet you. Wenn sie dich treffen. You become the word of healing for them. Wirst du das Wort der Heilung für sie. You become the revelation of Jesus's provision for them. Du wirst die Offenbarung von Jesus, seiner Versorgung für sie. And now all you have to do, und alles, was du jetzt noch tun musst, according to Mark chapter 16, nach Markus Kapitel 16, is it, you just stretch out your hands, ist, dass du einfach deine Hände ausstreckst. Stretch out your hands. Streck deine Hände aus. Yeah. Wow. Wow. Hey. You just stretch. You just stretch out your hands. Du streckst einfach deine Hände aus. And you release the impartation. Und du setzt die Zuteilung frei. You just allow the scroll to be opened. Du erlaubst einfach, dass die Schriftstelle geöffnet wird. Dass der Zimt geöffnet wird. Because the Bible says you will lay hands on the sick. Weil die Bibel sagt, du wirst den Kranken die Hände auflegen. Und was wird passieren? They will recover. Sie werden, because the revelation werden. And impartation of the Holy Spirit begins to flow with power. Weil die Offenbarung und die Zuteilung des Heiligen Geistes, hey, in Kraft fließen wird. Manifestation. Hey. Manifestation. Hey. Open the scroll. Hey. Allow the scroll to be open in you. Erlaube der Schriftrolle in dir geöffnet zu werden. What does the scroll say? Was sagt die Schriftrolle? By his stripes. Durch seine Striemen. You were healed. Sind wir geheilt. He forgives all your sins. Er vergibt all deine Sünden. And heals you of all your diseases. Und heilt dich von all deinen Krankheiten. Oh, that's the scroll. Das ist die Schriftrolle. That's what the scroll says. Das ist, was die Schriftrolle sagt. And now the power of the scroll. Und jetzt ist die Kraft in dieser Schriftrolle. Die bewegt sich jetzt in dir. Because you are filled. Weil du gefüllt bist. With the impartation of God. Mit der Zuteilung Gottes. And it flows, it flows, it flows. Und es fließt. It flows with ease right now. Es fließt in Einfachheit. Yeah, Moritz, you're being filled. You're being filled with fresh impartation. Du wirst gefüllt mit frischer Zuteilung. Da ist frische Offenbarung. That brings a manifestation, die eine Manifestation and bringt. And there releases another impartation. Und die setzt wiederum eine andere Zuteilung frei. Going from glory to glory to glory to glory. From glory to glory to glory to glory. From one degree of glory to the next degree. Von einem Grad der Herrlichkeit zum nächsten Grad der Herrlichkeit. From glory to glory to glory to glory to glory to glory. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. To glory. Zu Herrlichkeit. To glory. Are you getting it? Versteht ihr das? Can you see it in the spirit? Könnt ihr das im Geist sehen? Do you understand what God's doing? Versteht ihr, was Gott tut? So when we smell the cinnamon, also wenn wir den Zimt riechen, it's not just that it's a nice fragrance. Es ist nicht nur, dass es ein schöner Geruch and ist. It's beautiful. Und es ist ein schöner Geruch. When we smell the rose of Sharon, it's not just a nice fragrance. Wenn wir die Rose von Sharon riechen, ist es nicht nur ein schöner Geruch, aber es when ist ein schöner Geruch. When we smell the new wine, it's not just a nice fragrance. Wenn wir den neuen Wein riechen, dann ist es nicht einfach ein it's schöner an Geruch, impartation. Sondern es ist einfach eine Zuteilung. You see, we've got to become more familiar with the way that God moves. Wir müssen uns daran gewöhnen, wie Gott es sich bewegt. When we understand that he's a signs and wonders God, wenn wir verstehen, dass er ein Gott der Zeichen und Wunder ist, our eyes will be open to see his signs, dann werden unsere Augen geöffnet dazu, Zeichen open zu sehen. To his wonders. Und unser Herz wird auch geöffnet für seine Wunder. I told you that we were at the revival in Asbury, ich habe euch ja davon erzählt, dass wir bei dieser Erweckung in Asbury waren. Just about, I guess maybe about a week and a half ago. Und das war gerade mal vor anderthalb Wochen. They were one week into the revival. Und die haben eine Woche lief diese Erweckung schon. I can't remember what I told you about it. Ich weiß nicht mehr genau, was ich euch alles darüber erzählt habe. But we ended up standing in line for an hour. Aber es kam, dass wir wirklich über eine Stunde in der Schlange standen. To get into the main chapel. Um in diese Hauptkapelle zu kommen. This was after their service was done. Das war nachdem ihr Gottesdienst schon vorbei war. Because the chapel could only hold. Only had enough room to hold the students for the chapel service. Weil die diese Kapelle konnte nur genug Menschen halten, dass es für die Studenten gereicht hat. But when the main service was done, aber als dieser, the kids just continued to worship as they had been doing for a week. Als dieser Gottesdienst vorbei war, dann haben die einfach weiter Lobpreis gemacht, wie sie es schon für eine Woche gemacht haben. And there was probably about 2,500 people in line waiting. This is just my estimate. About 2,500 waiting in line to get into the chapel. Und so meine Schätzung ist, dass es etwa 2,500 Leute waren, die da in der Schlange gewartet haben, um in diese Kapelle zu kommen. As we were waiting in that line for about an hour, und als wir in dieser Schlange standen für über eine Stunde, I felt the impulse of the Spirit. Habe ich so einen Impuls im Geist gespürt. Now I'm going to explain that to you. Und das werde ich jetzt euch ein bisschen erklären. The highest way that God can lead you in the glory. Die höchste Art und Weise, wie Gott euch in der Herrlichkeit führen und leiten kann, is through desire. Ist durch Wünsche, durch eigene Wünsche. It's when his heart, es ist, wenn sein Herz connects with your heart, sich mit deinem Herzen verbindet, your heart connects with his heart, und dass sich dein Herz mit seinem Herz verbindet, and you begin to feel what God is feeling. Und dann beginnst du zu spüren, was Gott spürt. Many believers, viele Gläubige, are waiting for God to speak audibly to them. Warten, dass Gott hörbar zu ihnen spricht. They're waiting for a loud voice to come out of heaven. Sie warten auf eine laute Stimme aus dem Himmel. But oftentimes that's not the way he speaks, even when we see him speaking within the scriptures. Aber das ist häufig nicht, wie er spricht, auch wenn wir in der Schrift sehen, wo er zu Menschen gesprochen hat. For those that are in the glory, für diejenigen, die in der Herrlichkeit sind, you've yielded, surrendered your life to him. Du hast dein Leben voll Gott hingegeben. You can trust that the Holy Spirit, dann kannst du vertrauen, dass der Heilige Geist will begin to lead you, dich leiten wird, by a impression that just comes. Bei einem Eindruck, der einfach kommt. I have a feeling like I need to. Ich habe ein Gefühl, als müsste ich jetzt etwas tun. I just know that it's time. Ich weiß einfach, dass jetzt die Zeit ist. How do you know? Wie weißt du das? I just know. Ich weiß es einfach. How do you know? Wie weißt du das? I know. Ich weiß. That I know. Dass ich's weiß. Deep on the inside of me. Tief in mir drin. Something's telling me to. Sagt mir etwas. Go there. Geh dahin. Do this. Mach das. Pick up the phone. Write the email. Ruf jemanden an. Show the finances. Sehe in Finanzen. The Spirit of God begins to lead us by these impulses of glory. Der Geist des Herrn führt uns durch diese Impulse. And we have opportunity to respond in obedience. Und wir haben die Gelegenheit, da dem gehorsam zu sein. When we follow God's ways, we get God's results. Und wenn wir den Wegen Gottes folgen, dann bekommen wir auch die Ergebnisse Gottes. Many times, oft ist es so, we don't respond to the impulses. Dass wir auf diese Impulse gar nicht hören. The more that you don't respond, und je weniger du darauf hörst, you become almost dull. Dann wirst du wie taub. The enemy uses it, weil der Feind benutzt das, to make you callous, make you hard. Dich hart zu machen. Well, I don't feel anything. Wo du dann sagst, ja, ich fühle gar nichts. For those that are open to the Spirit, aber für diejenigen, die offen sind für den Geist, given to God, die sich Gott hingegeben haben. Let me say it like this. Lass es mich so sagen. There are different manifestations. There are different expressions. There are different feelings that will come to different people because we are all unique and individually made. Also es gibt unterschiedliche Manifestationen und Ausdrücke von dem, weil wir alle unterschiedlich gemacht sind. But for everybody that is a believer, aber für jeden, der ein Gläubiger ist, the Bible tells us that the sign of the children of God, es sagt uns die Bibel, dass das Zeichen der Kinder Gottes, it says the children of God are led by, ist, dass die Kinder Gottes geleitet sind von the Spirit of God. Dem Geist Gottes. That word led is a big word. Dieses Wort geleitet von ist ein großes Wort. It means guided. Es heißt geleitet sein. It means directed. Es heißt geführt sein. And the way that God does that, und die Art und Weise, wie Gott das tut, ist through the impulse, ist durch solche Impulse of glory. Impulse der Herrlichkeit. So I'm standing in line at Asbury. Also stehe ich in dieser Schlange bei Asbury and I feel that impulse. Und ich spüre diesen Impuls. Take out your phone, nimm dein Telefon and just do an Instagram live and let people know what's happening. Und mach einfach so ein Instagram Live und zeig den Leuten, was passiert. It was an impulse. Es war einfach nur ein Impuls. I knew God was leading me to do it. Ich wusste, dass Gott mich da geführt hat, das zu tun. But I'm not going to say God spoke to me and say, you know, we make it really, really big. No, it was just an impulse. Aber ich werde jetzt nicht sagen, ja, Gott hat zu mir gesprochen und so weiter. Wir machen das manchmal ein bisschen groß. Es war einfach ein Impuls. So I take out my phone and Janet and I were speaking on it and we're saying we're in line and everybody's hungry and. Und ich habe das einfach gemacht und Janet und ich haben dann einfach erzählt, ja, wir stehen hier in der Schlange und jeder hat Hunger und so weiter. And it was so amazing. This is a sign of revival glory. Und das war so wunderbar, weil das ist ein Zeichen von Erweckungsherrlichkeit. The man in front of us, we said, why did you come? Wir haben den Mann vor uns gefragt, ja, warum bist denn du gekommen? He said, I was on my way over here, but the Spirit of God told me to make a detour and come. Er hat gesagt, ich war auf meinem Weg dorthin, aber der Heilige Geist hat mir gesagt, ja, mach einen Umweg und komm hierher. The woman behind us, we said, why did you come? Und wir haben die Frau hinter uns gefragt und hat gefragt, she ja, warum said, bist du gekommen? In the night. Und sie hat gesagt, es war spät am Abend praying. Und ich habe gebetet. And the Spirit told me, get in my car and drive. Und der Heilige Geist hat mir gesagt, geh and so ins Auto und fahr woman los. Drove 6.5 hours. Und diese Frau ist 6.5 Stunden gefahren. By herself. Ganz alleine. She didn't have any friends that were coming with her. Sie hat keine Freunde, die mit ihr gefahren sind. But she felt led. Aber sie hat sich geführt gefühlt, dahin zu kommen. One of the signs of revival glory, eines der Zeichen der Erweckungsherrlichkeit, is that the people begin moving by the impulses of glory. Ist, dass die Menschen anfangen zu agieren nach den Impulsen der Herrlichkeit, die vom Geist geführt sind. My brother over here was telling me yesterday. He said, ein Bruder von mir hat hier gestern erzählt, what did he say? The Spirit told my brother right here. Der Geist hat meinem Bruder near Hamburg. Erzählt, aus der Nähe von Hamburg hat ihm erzählt, gesagt. The Spirit told him. Der Geist hat ihm gesagt, he need to be here this weekend. Dass er an diesem Wochenende hier sein there muss. There was other things they could do. Da waren viele andere Dinge, die er tun hätte können. There were previous plans that were kind of already set in motion. Da waren andere Pläne, die schon gesetzt waren. But the Spirit said, this is where you need to be. Aber der Geist hat gesagt, du musst hier sein. And when we choose to follow the Spirit, und wenn wir uns entscheiden, dem Geist zu folgen, whether we understand in fullness or not, ob wir es in der Fülle verstehen oder when nicht, we follow the Spirit, wenn wir dem Geist folgen, we will be in the place that we need to be when we need to be there, werden wir an dem Ort sein, wo wir sein müssen, wenn wir da sein to receive müssen, what we need to receive, um das zu empfangen, was wir empfangen remember, müssen. He is the Spirit of provision. Erinnere dich dran, er ist der Geist der Versorgung. When we follow the leadings of the Lord, wenn wir der Führung des Geistes des Herrn führen, we're folgen, following the cloud like the children of Israel did. Dann folgen wir der Wolke, wie die Israeliten das getan haben. And in the cloud, Und in der Wolke, there's the supply of manna. Da war die Versorgung mit Manna. You know what manna means? Wisst ihr, was Manna bedeutet? It means what is it? Es heißt eigentlich nur, was ist das? The word manna means what is it? Das Wort Manna bedeutet, was ist It's das? It's so unexplainable. Es ist so unerklärbar. You can't even name it. Du kannst nicht mal einen Namen dafür finden. All you can say Alles, was du sagen kannst, is what is it? Was ist das? And for the children of God that are led by the Spirit, und für die Kinder Gottes, die vom Heiligen Geist geführt God's sind, leading us into some what is it moments and experiences. Wird Gott uns in einige was ist das Momente führen? You too, come on. You're together. Ihr beide You're kommt, together. Kommt raus, ja. You're gonna, there is fresh manna. Da ist frisches Manna. There is fresh bread. Da ist frisches Brot. And the Lord says, I'm bringing it in the spirit. Und der Herr sagt, ich bringe es im Geist. But I'm also going to provide in the natural. Aber ich werde auch im Natürlichen euch versorgen. Oh yes, it shall be manna to you. Und es soll Manna für euch sein. For it shall not be that which you can hoard up. Weil es soll, wird nichts sein, das ihr aufheben and könnt. And gather for days. Und für Tage bewahren könnt. But the walk of faith that I have you on. Sondern der Wandel des Glaubens, den ich is euch a habe, supernatural thing. Ist ein übernatürlicher Glaube. Where day by day, wo Tag für Tag, you shall find my supply. Ihr meine Versorgung day finden by werdet. Day, Tag für you Tag, shall receive my manna. Werdet ihr mein Manna empfangen. And it shall come in the spirit. Und es soll im Geist But kommen. It shall also come in the natural. Aber es wird auch im Natürlichen kommen. It shall come in the spirit. Es soll im Geist kommen. And it shall come in the natural. Aber es wird auch im Natürlichen kommen. In the spirit. Im Geist. I'm leading you into deeper revelations. Führe ich euch in eine tiefere Offenbarung. And in the natural, und im Natürlichen, I am leading you, führe ich euch into a place of leaning, in einen Platz, and depending on wo ihr auf den, my greater provisions, wo ihr auf meine Versorgung, the spirit von meiner Versorgung of the Lord is supernatural. It's supernatural. It's supernatural. Das ist it's supernatural. It's coming even right now. The manna's coming. Kommt, wow. Das Manna kommt gerade what jetzt. Is it? What is it? That's not even a euro. What is it? What is it? What is it? Was ist das? Das sind ja nicht mal Euros. Those that are children of God are led. Diejenigen, die Kinder Gottes sind, sind geführt. By the impulses of glory. Bei den Impulsen der Herrlichkeit. Led by the Holy Spirit of glory. Geleitet beim Heiligen Geist der Herrlichkeit. Led by the divine spirit of counsel and wisdom and understanding and insight. Von Weisheit, von Verständnis, von Einsicht. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Wow. Yeah, just drink a little bit more. Trink noch ein bisschen. Our motto this weekend unser Motto an diesem Wochenende has been more drinking war mehr trinken and less thinking. Und weniger denken. Now don't misunderstand me. God wants to get a hold of your mind. Versteh mich nicht falsch, Gott möchte deinen Verstand benutzen. But he wants to give you his mind. Aber er möchte dir seinen Sinn geben. On the matter. Er möchte dir seinen Sinn über his die Sachen geben. Revelation. Sein Sinn über Offenbarung. And the only way we can receive that impartation und die einzige Art und Weise, wie wir diese Offenbarung is if empfangen we drinky, können, drinky, drinky, drinky, ist, wenn drinky, wir trinken, trinken, trinken. Drinky, drinky, drinky, drinky. Drinky. Drink, drink. Drink, drink. Yeah, drink, drink, drink. Drink. Don't let the people over here take it all. Lass die Leute hier nicht alles wegnehmen. You all need to drink a little bit more. Ihr müsst auch here. Noch ein bisschen mehr trinken. I understand. This is the Lutheran section over here. Ich weiß, das ist hier so die evangelische Sektion. We love our Lutheran brethren. We love them. We love them. Wir lieben unsere lutheranischen Brüder. Thank you, Jesus. Lord, danke, bless Jesus. The Lutherans. Herr, segne Lord, die bless the Lutherans. Lord, bless the Baptists. Segne die Baptisten. Lord, bless the Pentecostals. Segne die Pfingstler. Lord, bless the word of faith people. Segne die Wort des Glaubens Menschen. Lord, bless all the hungry folks. Segne all die Hungrigen. All the hungry folks. All die Hungrigen. Who your hungry body, God? Oh yeah. Oh. The hungry body. Dein hungriger Leib. The hungry body. Der hungrige Leib. The hungry body gets the manna. Der hungrige Leib bekommt das Manna. Der hungrige Leib bekommt das Manna. Der hungrige Leib bekommt das Manna. Der hungrige. Are you hungry? Seid ihr hungrig? Are you hungry? Seid ihr hungrig? Fresh revelation. Frische Offenbarung. Fresh revelation. Frische Offenbarung. Fresh revelation. Frische Offenbarung. Fresh revelation. Frische Offenbarung. So let me finish what I tried to start. Also lass mich das weitermachen mit dem, was ich angefangen habe. I put up my camera. Ich habe meine Kamera hier rausgeholt. And we were doing the live stream. Und wir haben diesen Livestream gemacht. And we're just sharing what the Lord had us to share about what was happening in the revival. Und wir haben einfach geteilt, was der Herr uns gezeigt hat, dass wir teilen sollen. But then one of the ladies that was watching the live stream, aber dann eine der Damen, die den Livestream geschaut hat, said, "Hey, did you see that?" Hat gesagt, habt ihr das gesehen? There's an angel behind you. Da ist ein Engel hinter euch. She was in the clouds. In den Wolken. Then another person wrote, said, "I think it's a dove." Und dann hat eine andere Person geschrieben, ich glaube, es ist eine Taube. Then another person wrote, said, "No, I know it's an angel. I've discerned these things before." Und dann sagt eine andere, nein, ich weiß, es ist ein Engel. Ich habe das schon mal gesehen. Then another person said, "I think it's the dove of the Holy Spirit over revival." Und dann hat eine andere Person geschrieben, nein, ich glaube, es ist die Taube des Heiligen Geistes über der Erweckung. Und die Leute sind hin und her gegangen. Is it an angel or is it a dove? Und haben gesagt, ja, ist das jetzt ein Engel oder ist es eine Taube? Everybody was wondering, is it an angel or is it a dove? Jeder hat sich gefragt, ist es jetzt ein Engel oder eine Taube? You know what I realized it was? Weißt du, was ich festgestellt habe, dass es war? It was a wonder. Es war ein Wunder. It made everybody wonder. Weil es hat jeden sich wundern lassen. Is it an angel? Is it a dove? Ist es ein Engel oder ist es eine Taube? Is it a dove? Ist es ein Engel? Ist es eine Taube? It's a wonder. Es ist ein Wunder. It's a wonder. Es ist ein Wunder. Actually, the Bible speaks about wonders. Die Bibel spricht über Wunder. Signs and wonders are always mentioned together. Zeichen und Wunder werden immer zusammen erwähnt. But the Bible says it like this: signs in the earth. Aber die Bibel sagt es so: Zeichen auf der Erde. And wonders in the heavens. Und Wunder im Himmel. God does signs in the earth. Gott tut Zeichen auf der Erde. And he gives wonders in the heavens. Und er gibt Wunder am Himmel. So in the sky, also am Himmel, there was a cloud, war eine Wolke, that was shaped like an angel, die Form hatte von einem Engel, that was formed like a dove, die aber auch geformt war wie eine Taube, und das hat viele zum Wundern gebracht. Well, that video, und dieses Video ended up going all over the world really fast. Ist wirklich über die ganze Welt gegangen, ziemlich schnell. And the next morning when we woke up, und am nächsten Morgen, als wir aufgewacht sind, it was headline news with God TV. War es bei Gott TV die Schlagzeile. They had put it as the headline feature story. Die haben das als ihre Hauptstory on their website, gesetzt, auf ihrer Webseite. And they said the dove of the Holy Spirit. Und sie haben es die Taube des Heiligen Geistes genannt. Shows up in the sky over revival. Ist am Himmel über der Erweckung aufgetaucht. And this leads me to another point. Und das führt mich zu einem anderen Punkt. When revival glory comes, wenn die Erweckungsherrlichkeit kommt, we're going to see signs in the earth below. Werden wir Zeichen auf der Erde sehen. And we're going to see wonders in the heavens above. Und wir werden Wunder am Himmel sehen. Get ready for the skies. Bereitet euch vor, to be filled with the wonders of God. Dass der Himmel gefüllt sein wird mit den Wundern Gottes. Get ready for the skies. Seid bereit dafür, dass der Himmel gefüllt sein wird mit Wundern der Herrlichkeit. Du musst deine Augen geöffnet halten, um zu sehen, was Gott tut. Um zu unterscheiden, wie der Geist sich bewegt. Gott möchte, dass du es siehst. Gott möchte, dass du es über deinem Zuhause siehst. Er möchte, dass du es über deinen Haushalt siehst. Über dein Geschäft. Über deiner Schule. Über deiner Gemeinde. Er möchte, dass du seine Herrlichkeit über deine Gemeinschaft siehst. Talk about it. Und wenn du das siehst, dann sprich darüber. Don't be afraid to talk about what God is doing. Hab keine Angst darüber zu sprechen, was Gott tut. The devil will try to shut down the move of God, and one of the ways that he tries to do that. Der Teufel wird versuchen, diese Bewegung runter zu beenden, und eine Art ist, wie er das tut, ist. One of the ways he tries to do that. eine der Weisen, wie er das tut, ist, is that he tries to make you think, ist, dass er versucht, dich zum Überlegen zu bringen. You talk about his signs and wonders, dass wenn du über seine Zeichen und Wunder sprichst, that now you're getting your eyes off of Jesus, dass du deine Augen von Jesus wegrichtest. How dumb can you get and still breathe? Wie dumm kannst du werden und immer noch atmen? Who is bringing the signs and wonders? Wer bringt die Zeichen und Wunder? Who is bringing them? Wer bringt sie denn? I'm asking you a question. Ich frage euch eine Frage. The only one who answered was Pastor. Der einzige, der geantwortet hat, war der Pastor. And he knows. He said, Jesus. Er weiß es. Er hat gesagt, es ist Jesus. Jesus is the miracle worker. Jesus ist der Wunderwirker. Jesus is the sign giver. Jesus ist der die Zeichen gibt. Jesus is the wonder worker. Jesus ist der Wunderwirker. He is the sign and the wonder. He brings the signs and wonders. Er bewirkt Zeichen und Wunder. To see him in the earth. So, dass wir sie hier auf der Erde sehen können. So get ready for more. Also mach dich bereit für mehr. Get ready for more. Mach dich bereit für mehr. Get ready for times. Mach dich bereit für Zeiten. When you're gonna feel like you've been drinking the new wine all day. Wo du dich fühlst, als hättest du den neuen Wein den ganzen Tag getrunken. And you get so absolutely inebriated. Und du bist so davon eingenommen. That all you can do is just sit in the presence of God. Dass du einfach nur noch in der Gegenwart Gottes sitzen kannst. It's going to be a sign for some people around you. Das wird ein Zeichen für einige um dich herum sein. How God can capture a life. Wie Gott ein Leben so einfangen kann. How God can so grip a person. Wie Gott eine Person so einfangen kann. That they begin to be filled in every kind of capacity. Dass sie in jeder Art und Weise gefüllt sind. Not just on Sunday. Nicht nur am Sonntag. Not just during Bible study. Nicht nur während der Bibelschule. Oh. My friend John Scotland. Mein Freund John Scotland. He was from Liverpool, England. Er ist auch aus Liverpool, England. He might still live there actually. I haven't talked to him for a while. Vielleicht lebt er da auch noch. Ich habe lange nicht mehr mit ihm gesprochen. He began drinking of the Holy Ghost wine. Er hat angefangen vom Heiligen Geist Wein zu trinken. And he got so drunk in the Holy Ghost. Und er war so betrunken im Heiligen Geist. That he never came out of it. Dass er einfach nicht mehr rausgekommen ist. And when I first met him. Und als ich ihn das erste Mal getroffen habe. He was about 10 years drunk at that point. War er schon 10 Jahre betrunken an diesem Punkt. Ah, wow, yeah. And he told me. Und er hat mir erzählt. That he was a scholar. Er war eigentlich ein Bibellehrer. He was a very high-ranking minister. Er war ein sehr hochgeschätzter Diener. In the Church of England. In der Kirche von England. A very respectable man. Ein sehr respektierter Mann. Who had been knighted by Queen Elizabeth. Der sogar zum Ritter geschlagen wurde von Queen Elizabeth. But then he started drinking the new wine. Aber dann hat er angefangen, diesen neuen Wein zu trinken. And he got so drunk. Und er wurde so betrunken. That one time he was on his way over to North America. Dass einmal ist er auf seinem Weg nach Nordamerika gewesen. And he got told by British Airlines. Und er wurde von und British Airlines haben ihm gesagt. He was no longer allowed to fly with British Airlines. Dass er nicht mehr länger mit denen fliegen darf. Because they don't allow drunks on board. Weil sie Betrunkene nicht an Bord dulden. Wow. True story. Das ist eine wahre Geschichte. It's a true story. Das ist eine wahre Geschichte. There might be some persecutions that come. Da ist vielleicht ein bisschen Verfolgung, die kommt. There might be some persecutions that come. Da kommt vielleicht ein bisschen Verfolgung. For carrying the move of God. Dafür, dass du diese Bewegung Gottes in dir trägst. Because see, you are revival. Weil wir sind Erweckung. You are a sign and a wonder. Du bist ein Zeichen und ein Wunder. And not everybody's gonna like it. Und das wird nicht jedem gefallen. The spirit of the enemy will try to come against it. Der Geist des Feindes wird gegen dich kommen. But if God be for you, aber wenn Gott für dich ist, then who can be against you? Wer kann dann gegen dich sein? Who cares what they say? Wen kümmert's, was sie sagen? You are revival. Du bist Erweckung. You are revival. Du bist Erweckung. You are revival. Du bist Erweckung. Du bist Erweckung. Oh. God. Wow. Wow. The word of God says, blessed are you. Das Wort Gottes sagt, gesegnet seid ihr. When others persecute you. Wenn andere euch verfolgen. For my name's sake. Wegen meinem Namen. When you carry the presence of Jesus. Wenn du die Gegenwart Gottes in dir trägst. When you carry revival glory. Wenn du die Erweckungsherrlichkeit in dir trägst. You are just blessed. Dann bist du einfach gesegnet. You're blessed. Dann bist du einfach gesegnet. You're blessed. Dann bist du gesegnet. You have no reason to be ashamed. Du hast keinen Grund irgendwie dich zu schämen. You have no reason to be ashamed. Du hast keinen Grund dich zu schämen. You have no reason to feel lesser than. Du hast keinen Grund dich irgendwie minderwertig zu fühlen. In the spirit of religion. Oder in irgendeinem Geist der Religion. Tries to intimidate the Pentecostal folk. Wenn der Geist der Religion dich zu einschüchtern will. Well, those crazy Pentecostals. Ah, diese verrückten Pfingstler. No, you know who the crazy ones are? Nein, weißt du, wer die Verrückten sind? The crazy ones. Die Verrückten. Are the ones who go to church. Sind diejenigen, die zur Kirche gehen. And God doesn't show up. Und Gott taucht nicht auf. But they keep on going back to the same church. Und sie gehen zurück zur selben Kirche. They're crazy. Die sind verrückt. They're crazy. Die sind verrückt. They keep going to the same church. Sie gehen wieder und wieder zur gleichen where Kirche. God does not show up. Wo Gott nicht hinkommt. They're crazy. Die sind verrückt. They are crazy. Sie sind verrückt. If they don't come with us. Wenn sie nicht mit uns kommen. To experience. Um zu erfahren. The God who is not dead. Um den Gott zu erfahren, der nicht tot ist. A God who is not in the grave. Ein Gott, der nicht im Grab ist. But a God that is risen. Sondern ein Gott, der auferstanden ist, der am Leben ist. In his power with signs and wonders and miracles. Der in Zeichen und Wundern. Seine Gegenwart manifestiert sich in unserer Mitte. Revival is not coming. Erweckung ist kommt jetzt. Revival is here. Erweckung kommt nicht noch, sie ist schon hier. Revival is here. Sie ist schon hier. Revival is here. Erweckung ist hier. Revival glory is. Die Erweckungsherrlichkeit ist hier. And all we've got to do. Und alles was wir tun müssen, is move into it. Ist uns da hineinbewegen. Alles, was wir tun müssen, ist uns dem Fluss Gottes hinzugeben. Oh. rashalalaki. Just be moved by the impulses of glory. Sei einfach bewegt bei den Impulsen von der Just be moved by his heart. Lass dich einfach bewegen von seinem Herzen. Be moved by the guidance and direction of his Holy Spirit. Lass dich bewegen von der Leitung seines Heiligen Geistes. He's anointing us afresh for this moment. Er salbt uns frisch für diesen Moment. He's anointing us for this. Er salbt uns für dafür. The word anoint. Das Wort salben. Speaks of a supernatural equipping. Er spricht von einem übernatürlichen Ausrüsten. An empowerment in the spirit. Einer Stärkung im Geist. To do what we could not normally do. Um das zu tun, was wir normalerweise nicht tun könnten. In the Old Testament. Im Alten Testament. The only ones that could be anointed. Waren die einzigen, die gesalbt werden konnten. The only ones that could be anointed. Die einzigen, die dort gesalbt werden konnten, were the priests. Waren die Priester. Were the kings. Die Könige. Were the prophets. Und die Propheten. If you weren't a priest, a king, or a prophet, wenn du kein Priester, Prophet oder König warst, then you could not receive the anointing. Dann konntest du die Salbung nicht empfangen. Because the anointing was sacred. Weil die Salbung war heilig. The anointing was holy. Die Salbung war heilig. It's God who calls his priests. Und es ist Gott, der seine Priester ruft. It's God who puts the kings into position. Und es ist Gott, der die Könige an seinen Ort setzt. It's God who brings that unction to the prophet. Und es ist Gott, der diese Salbung zu den Propheten bringt. So you have to remember in the Old Testament. Du musst wissen, im Alten Testament. Normal people didn't hear from God. Haben normale Menschen nicht einfach so von Gott gehört. Only the prophets. Nur die Propheten. Only the prophets. Nur die Propheten. We take it for granted so often. Wir nehmen das oft so für als selbstverständlich an. Oh. Oops. He's facing the wrong direction. Ich schaue in die falsche Richtung. Oh, wow. I'm getting turned around. Ich werde umgedreht. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yeah, just begin to turn around. Just let God turn you all the way around. Gott dreht dich ganz Let him turn you all the way around. Er dreht alles um. Just turn all the way around. All the way. All the way around. Dreh dich mal ganz Things um. Are turning for you. Die Dinge Things are sich changing für dich. For you. Die Dinge ändern sich You're für not dich. Going home the same way that you came. Du gehst nicht auf die gleiche You're Weise, not going wie du home bist. The way that you You came here, you're going home a changed person. Du gehst als veränderte you're Person going home nach Hause. Transformed by the glory. Du gehst transformiert bei der Herrlichkeit. You're Just stand up. Steh auf. And turn around. Und dreh dich mal rum. Just turn around. Dreh dich mal um. Turn around, just move with the will of God. Dreh einfach Move with it. In the glory, there is that wheel within the wheel. In der Herrlichkeit ist dieses Rad in den That's Rädern. That's the purposes of mankind moving in the purposes of God. Und das ist die Bestimmung der Menschen That's in the purposes of God moving within the purposes Gottes of mankind. Bewegen. Ist die Bestimmung der Menschen in der Bestimmung Gottes sich zu bewegen. Mm. Yeah, she's getting turned around. Sie wird umgedreht. All the way around. All the way around. All the way around. Eine ganze Runde. All the way around. Eine ganze Runde. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Oh, revival glory is here. Die Erweckungsherrlichkeit ist hier. Revival glory is here. Die Erweckungsherrlichkeit ist hier. Revival glory. Die Erweckungsherrlichkeit is here. Ist hier. Okay, once you've been turned around. So, nachdem ihr euch alle gedreht habt. And stay in the glory, but you can sit down. Könnt ihr in der Herrlichkeit bleiben, aber ihr dürft euch wieder hinsetzen. Stay in the glory. Bleibt in der Herrlichkeit. Bleibt in der Herrlichkeit. Some of you may want to sit. Some others of you may want to just lay on the floor. Manche von euch können sich hinsetzen. Manche bleiben vielleicht einfach liegen. If you just want to lay on the floor, then just get comfortable. Wenn du einfach auf dem Boden liegen bleiben willst, dann machst du dir bequem. Finde deinen Ort in Gott. Find your place in the Spirit. Finde den Ort im Geist. For some of you, God will call you into a soaking season. Einige von euch wird Gott in eine Zeit des Soakens rufen. Which is day after day after day, you're just going to be soaking in the Spirit, absorbing. Einfach Tag für Tag in der Gegenwart Gottes einweicht. And it's God filling you up so that He can pour you out. Und Gott wird euch da auffüllen, damit ihr es fließen lassen könnt. God doesn't fill you up unless He intends to pour you out. Gott füllt euch nicht auf, wenn er nicht vorhat, dass ihr es auch rausfließen lasst. He fills you up with His wine. Er füllt euch mit seinem Wein. So that you can be poured out as a drink to the nations. Dass ihr als ein Trink für die Nationen ausgegossen werden könnt. So that you can be a drink. Dass ihr ein Trink sein könnt. For those around you. Für die um euch herum. Refreshing. Eine Erfrischung. A joy. Eine Freude. A delight. Etwas Schönes. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, wow. Wow. Hallelujah. Hallelujah. So the anointing, also die Salbung, is sacred, it's holy. Ist heilig. Something to be treasured. Etwas, das gewertschätzt werden muss. Only available for the priests, the kings and the prophets. Und es war damals nur verfügbar für den Priester, den König und den Propheten. Only three. Nur für die drei. And actually, the Bible says in Malachi, und die Bibel sagt in Malachi, the Lord speaking through the prophet, da spricht der Herr durch den Propheten. God says, I am the Lord. Da sagt der Gott, ich bin der Herr. And I change not. Und ich verändere mich nicht. God doesn't just give His anointing to anybody. Gott gibt seine Salbung nicht einfach irgendwem. God doesn't just give His anointing to anybody. Gott gibt seine Salbung nicht einfach irgendwem. It's reserved. Es ist reserviert. For the priests. Für die Priester. For the kings. Für die Könige. And for the prophets. Und für die Propheten. And you might say, well, what about me? Und jetzt sagst du vielleicht, oh, wie sieht's dann mit mir aus? I wanted a fresh anointing. Ich will diese frische Salbung auch. That's why you got to read all the way through the whole book. Also musst du dir das ganze Buch durchlesen. Don't just read a portion of scripture. Lies nicht einfach nur einen Teil der Schrift. And then get all religious about it. Und werd dann komplett religiös. Because you only read halfway through the chapter. Nur, weil du nur die Hälfte davon gelesen hast. Or you only read two chapters. Oder weil du nur zwei Kapitel gelesen hast. You got to read all the way through the book. Du musst eigentlich das ganze Buch durchlesen. Because when we come to Revelation chapter 1. Weil wenn wir zur Offenbarung Kapitel 1 kommen. Verse 6. Vers 6. Speaking about the body of Christ. Da spricht es vom Leib Christi. It says you have been made. Da heißt es, ihr wurdet gemacht. As kings and priests. Zu Königen und Priestern. Unto our God. Vor unserem Gott. The revelation. Die Offenbarung. Is that there is a sacred. Ist das da etwas Heiliges ist? A holy. Etwas Heiliges. Set apart anointing. Eine heilige Salbung, die zur Seite gelegt wurde. That is available for you. Die für euch verfügbar as ist. The kings and priests of God, als die Könige und Priester Gottes. There is a fresh anointing, da ist eine frische that Salbung, he wants to give to you, die Gott euch geben möchte, to equip you, um euch auszurüsten, to empower you, um euch zu befähigen, to set you apart, um euch to zu mark heiligen, your life, um euer Leben zu zeichnen. Yes, set apart. Set apart. Um euch zu heiligen. Set apart. Set apart. Und euch zu heiligen. The anointed ones of God are the set apart children of God. Die Gesalbten sind auch die Heiligen von Gott. In other words, in anderen Worten, I can't just do what I always wanted to do. Ich kann nicht einfach das tun, was ich immer tun wollte. When I recognize the anointing of the Spirit is on my life. Wenn ich verstehe, dass die Salbung Gottes auf meinem Leben let ist. Let me say it like this. Oder lass es mich so sagen. The anointing, die Salbung, is God's gift to mankind. Ist Gottes Geschenk an die Menschheit. But integrity, aber Integrität, is our gift back to God. Ist unser Geschenk zurück an Gott. What does that mean? Was bedeutet das? It means God gives His gifts without repentance. He won't take it back. Also Gott gibt seine Geschenke ohne Reue, also er wird es nicht zurückziehen. What God anoints, God anoints. Was Gott salbt, das salbt Gott. And He will not remove His anointing from your life. Und er wird seine Salbung von deinem Leben nicht entfernen. Once He's anointed you as priest, wenn er dich als Priester gesalbt hat, king, als König gesalbt so you carry that prophetic anointing, und du diese oder du diese prophetische Salbung what he anoints, hast, he anoints. Was er salbt, das hat er gesalbt. But then how we steward the anointing, aber wie wir diese Salbung verwalten, is the way that we in turn honor God. Ist die Art und Weise, wie wir Gott ehren können. God's calling us to a life of holiness. Gott ruft uns in ein Leben der Heiligkeit. This isn't our own doing. Das ist nicht unsere eigene Tat. This is our spirit submitting to the spirit of the Holy Spirit. Das ist unser Geist, wie er zum Heiligen Geist, sich dem Heiligen Geist unterordnet. Him setting us apart. Und wie er uns zur Seite führt. Oder, actually, tatsächlich ist es so. In Exodus chapter 30. In 2. Mose Kapitel 30. And I do want to share this with you this morning. Und das möchte ich mit euch heute Morgen teilen. You know, I had so many wonderful things to tell you all weekend. Ich hatte für dieses Wochenende so viele wunderbare Dinge, die ich euch erzählen wollte. I had so many beautiful messages prepared for you. Ich hatte so viele tolle Botschaften vorbereitet. maybe that's why God has me writing books. Vielleicht ist das der Grund, warum Gott mich Bücher schreiben lässt. When you go home, you can read the book. Also wenn du nach Hause gehst, kannst du das Buch lesen. When we're together, we drink. Wenn wir zusammen sind, dann trinken wir. And then when we're apart, und dann, wenn wir auseinandergehen, we can stay connected through the book. Dann bleiben wir verbunden durch die Bücher. My new book is The Miracle of the Oil. Mein neues Buch heißt Das Wunder des Öls. And I want every single one of you to get a copy of this. Und ich möchte, dass jeder von euch eine Kopie davon bekommt. It's only in English. Es ist bisher nur in Englisch. So this means that you're going to have to believe God for the interpretation of tongues. Also ihr müsst speak English. Das heißt, wenn ihr kein Englisch könnt, müsst ihr glauben, dass Gott euch das auslegen kann. That's a wonderful thing. That's a wonderful gift of the Spirit. Eine wunderbare Gabe des Geistes. If you don't have it, get yourself a copy. Wenn ihr es nicht habt, dann holt euch eine Kopie. Your hand went up. Okay. Deine Hand ist Do you speak English? Okay. Well, Sie you're going to learn. Ein bisschen Englisch, aber. Okay. God bless you. Gott segne dich. Sow that into you. That's the newest book. Das ist mein neuestes Buch. But since I haven't been here for like 3 years. Aber weil ich über fast 3 Jahre nicht hier war. I have something like 15 new books since I was here last. Habe ich sowas wie 15 neue Bücher seitdem geschrieben. Did a lot of writing in COVID. Also ich habe während Covid sehr viel geschrieben. This book was the book I had the last time I came, Seeing Angels. Das letzte Mal, als ich da war, hatte ich dieses Buch mit, das heißt And what Engel I'm so sehen. Excited about, und was mich daran so begeistert, this one's available in German now. Ist, dass es dieses Buch jetzt auch auf Deutsch gibt. Is Margun still here? Ist Margun? Oh, there she is, right there. There she is. Da ist Santa. Sie. Margun, right? Margun? Did I say your name right? What is it? Susanne? Susanne? Oh, Susanna? You're the one who edited this book? Nee, hast du das Buch? Nee. Oh no, I have her confused with somebody else that's in here. Okay, ich habe sie jetzt mit jemandem verwechselt. Where is she? You got your hand up? Du hast deine Hand gehoben? No. Everybody edited this book? Wer hat das Buch editiert oder bearbeitet? No, where is the Margund? Margund? Maybe she went back to her house. Also vielleicht ist sie schon gegangen. She was here this weekend. Sie war an diesem Wochenende da. And she edited this book. Und sie hat das Buch she made it into German for you. Auf Deutsch übersetzt. And I'm so thankful that she did that. Und ich bin so dankbar, dass sie das gemacht hat. And I was drinking too much the last couple nights to thank her. Und ich habe die letzten Abende zu viel getrunken, anyway, um dran denken, ihr zu danken. The Lord knows, praise the Lord. Aber der Herr weiß es. And praise den Herrn. Who would like a copy of this book? Wer würde gerne eine Kopie davon haben? Okay, it's on the book table. Also das gibt's am Büchertisch. So make sure you go to the book table. So stellt sicher, dass ihr zum Büchertisch kommt. To get it. Um es euch zu besorgen. Glory Bible Study. Und dann habe ich noch eine Glory And Bible. And we have a lot of CDs. Und wir haben auch sehr viele CDs. My girls Liberty and Legacy made this one. Meine Mädchen Liberty und Legacy haben diese CD gemacht. And they invited me to be on one track. Und ich durfte auf einem Lied sogar dabei sein. They wanted Daddy to be on one track, so. Auf einem durfte This Papa is auch great dabei sein. For children. Also das ist wunderbar für Kinder. I should have given this to all the children that were up here the other night. Ich hätte das zu all den Kindern geben sollen, where's, die where's da waren. Where's Sabrina, the lady that does the bookstore? Die den Büchertisch macht. She's Sabrina? Gone. Oh, do we have any of these left on the book Haben wir von table? Denen noch welche? A few. Can you go grab every single one that we have? Kannst du all die holen, die wir noch haben? So you can't buy this anymore. Das It just got sold out. Das ist jetzt gerade ausverkauft worden. But you can get holy oil. Aber ihr könnt das heilige Öl holen. A lot of the songs we sang last night in worship are on this new album. Viele der Lieder, die wir gestern gesungen haben, sind auf diesem Album. This is my new praise and worship album, Holy Oil. Das ist mein neues verrücktes Song, Oily Anointing. We've been singing it all weekend. Lobpreisalbum, dieses Oily Anointing, das haben wir das ganze Wochenende gesungen. Das ist auch da drauf. That song came in a meeting in Boston. Dieses Lied kam zu mir in einem Treffen in Boston. The night before it came, und die Nacht davor, the Spirit spoke to me during the meeting. Hat der Geist zu mir gesprochen in einem Treffen? And he said, "You need to do another drive-by oiling." Thank you. And you need to do another what? Drive-by, like a driving oiling. Oiling and driving. Okay, and oiling, pouring fahren. Oil out the window and driving. Also ich muss irgendwo road. Vorbeifahren und yes. Währenddessen Öl ausleeren. It's, genau. It's very practical. Es ist sehr praktisch. The German mind will appreciate this. Die Deutschen werden das schätzen können. It's the best use of energy, gas and time and all of that. Die beste Nutzung von Energie, Zeit und Benzin. So it was about midnight. Also es war um Mitternacht. And my worship leader that was there with us, Cedric. Und mein Lobpreisleiter, der mit mir war, Cedric. And my son Lincoln was there also. Und mein Sohn Lincoln war auch dabei. And there was only one store open. Und da war nur noch ein Laden geöffnet. Still during COVID times, so a lot of stores weren't open late at night. Es war noch während Covid, da waren viele Läden einfach nicht so lange geöffnet. And we went into the store and we said, "Do you have any oil?" Und wir sind zu dem Laden gegangen und haben gesagt, habt ihr irgendein Öl? And they said, "Yes, we have a few." Ja, wir haben einige. And so we bought every bottle of oil that was on the shelf. Und wir haben einfach jede Flasche Öl, die da im Regal war, gekauft. We bought the corn oil. Wir haben das Maisöl gekauft, the peanut oil, das Erdnussöl, the sunflower oil, das Sonnenblumenöl. I don't think there was any olive oil. I don't remember that. Ich glaube, Olivenöl war nicht but dabei. But all the other kind of oil, we bought all the oil we could get. Aber all die anderen, die wir bekommen konnten, haben wir gekauft. And it was 50 bottles of oil exactly, 50. Und es waren 50 Flaschen Öl. And they didn't even ask why we wanted so much oil. Und die haben uns nicht mal gefragt, warum wir so viel Öl wollen. But they did say you're probably going to need a box to carry all of those out. Aber die haben gesagt, ja, ihr braucht vielleicht eine Kiste, um die alle rauszutragen. So they got this big box. Also haben sie uns so eine große Kiste gebracht. And we carried out the oils into the car. Und wir haben das Öl zum Auto gebracht. And then we turned on this CD, Prayer Power. Und dann haben wir diese CD reingemacht, Gebetskraft. Over 70 minutes of praying in the Spirit. Über 70 Minuten lang haben wir im Geist gebetet. It's all it is. Das ist auf dem praying in the Spirit, praying in the Spirit, praying in the Spirit, praying in the Geist, Spirit. Beten im Geist. And we begin to pray in the Spirit with this album. Und wir haben im Geist gebetet mit diesem Album. And we were just charging that oil. Und wir haben einfach dieses Öl with the anointing power of God. Wir haben das Öl einfach geladen mit dieser Salbung Gottes. The oil becomes a point of contact. Das Öl wird zu einem Kontaktpunkt. The miracle isn't the oil. Das Wunder ist nicht das Öl. The miracle is the Holy Spirit's anointing. Das Wunder ist die Salbung des Heiligen Geistes. That's released through the point of contact. Das durch diesen Kontaktpunkt freigesetzt wird. And so we charged up those bottles. Also haben wir diese Flaschen aufgeladen. And then we begin driving through Boston. Und dann sind wir durch Boston gefahren. We drove all over. We drove to Salem. Do you know what Salem is? Wir sind nach Salem gefahren. Kennt ihr Salem? It's the witchcraft capital of America. Es ist die Hauptstadt der Hexerei in Amerika. The witches, the warlocks, all die Hexen, the demonic. Die Zauberer, yeah. All die dämonischen Leute. All that garbage. All dieser Müll. And so, in the middle of the night. Und mitten in der Nacht. Ooh, when the witches like to be up. Als die Hexen gerne, wenn die Hexen gerne wach sind in darkness. Und all die ihre Sachen da machen. We're driving through the city. Sind wir durch die Stadt gefahren. Windows rolled down. Die Fenster runtergefahren. With this CD cranked all the way up. Und mit der CD ganz auf voller Lautstärke. We're praying in the Spirit. Wir beten im Geist. And we're squeezing oil out the windows. Und wir schütten das Öl aus dem Fenster. We drove around. Wir sind eine Runde gefahren. And around, und noch eine Runde. And around, und noch eine Runde. And there were some places, und da waren einige Orte, where we would feel that impulse of glory, wo wir diesen Impuls der Herrlichkeit and geführt we haben. The car, und wir haben das Auto geparkt. And we get out, wir sind rausgegangen. And we oil the property, und haben das Grundstück dort mit Öl beschüttet. Alles oil this business, wir haben das Geschäft dort mit then dem Öl we get back in the car, geölt. Und dann sind wir zurück we ins Auto. Drive down the streets, sind die Straßen weitergefahren. Oiling out the window. Die aus den Fenstern Öl geschüttet. If you've never tried a drive-by oiling, wenn du noch nie so ein Drive-by Oiling probiert it hast, is really a wonderful experience. Das ist wirklich eine wunderbare Erfahrung. But I will say this. Aber ich werde dir das sagen. Not only are you going to get covered in oil. Es ist nicht nur so, dass ihr vom Öl bedeckt werdet. But your whole car is going to get oily. Sondern euer ganzes Auto wird vom Öl bedeckt sein. The last time we did a drive-by oiling. Das letzte Mal, als wir so ein Vorbeifahren ölen gemacht haben. Was about a couple months ago. War in Birmingham, where we live. Vor ein paar Monaten in Birmingham, it's wo wir a habit. Leben. We've got a habit doing this. Ist einfach eine Angewohnheit inzwischen. Wir machen das einfach. But we were driving through our home city. Wir sind einfach durch unsere Heimatstadt gefahren. And I told Janet, I said, you have to take the car to the car wash. Und ich habe Janet gesagt, sie soll immediately das when you're done the oiling. Habe gesagt, sofort, wenn wir damit fertig sind, dann musst du das Auto in die Waschanlage bringen. Because if you don't do it immediately after the oiling, weil wenn du es nicht sofort nach dem Ölen tust, people are gonna know you did the oiling. Dann werden die Leute wissen, dass du das warst. Yeah, they are. Yeah. And she was so drunk in the Holy Spirit. Und sie war so betrunken im Heiligen Geist. She forgot to go to the car wash. Dass sie vergessen hat, das Auto in die Waschanlage zu bringen. So I came home behind her. Also bin ich nach ihr heimgekommen. And the car was sitting in our driveway. Und das Auto stand in unserer Einfahrt. And it was very obvious. Und es war sehr offensichtlich. That she was the one that had done the oiling. Dass sie diejenige war, die Stadt geölt hat. Long streaks of oil lange, all the way. Lange Schichten von car, Öl. Both sides. Beim Auto auf beiden Seiten. So she waited to take the car in the next day. Also hat sie das Auto am nächsten Tag reingebracht. You can't get rid of the oil. Du kriegst das Öl nicht mehr weg. It was still there after the wash. It was still there. Es war auch nach dem Waschen war es immer noch da. She took it the next week. Ist sie die nächste Woche noch mal you gefahren. You can't get rid of the oil. Du kriegst das Öl nicht weg. It's still, this is the power of the anointing. Das ist die Kraft der Salbung. It marks you. Es markiert dich. It marks territory. Es markiert das Gebiet. It marks ground for Jesus. Es markiert den Boden it will für mark Jesus. Your business. Es will, wird dein Geschäft markieren. We like to anoint our windows and our doors of our home. Wir mögen es oder was wir gerne machen ist unsere Türen und Fenster when zu salben mit dem Öl. When we were doing some new construction a couple years ago. Und als es konstruiert wurde vor ein paar Jahren. We got in and we wrote all over the inside of the drywall, all over the boards, all over the cement floor. We wrote scriptures, we wrote decrees, we wrote all kind of glory declarations. Da haben wir überall unter bevor da gestrichen wurde einfach Schriftstellen und alles mögliche reingeschrieben. Und haben das Öl überall verschmiert. Then they put the walls up. Und dann haben sie die Wände hochgezogen. So we were doing this construction because we really liked this house. Und wir haben das so gemacht, weil wir das Haus wirklich gemocht haben. And we would be there for a long time. Und wir dachten, wir würden da eine ganze Weile sein. Half a year later. Ein halbes Jahr später. The Lord told us to sell it. Hat der Herr uns gesagt, wir sollen es verkaufen. It was so oily. Es war so ölig. I mean, especially that new part. Ganz besonders der neue Teil davon. Just the presence of God that filled our home. Es war einfach die Gegenwart Gottes, die unser Haus gefüllt hat. We knew that God would sell it quickly, that God would do a supernatural work. Wir wussten, dass Gott dafür sorgen würde, dass es sich schnell verkauft und within 1 week of having the house listed. Nach einer Woche, als wir das Haus eingestellt hatten, we had, I think, 12 offers to purchase the house. Hatten wir 12 Angebote, die das Haus kaufen all wollten. Of those offers were more than asking. All diese Angebote waren mehr, als wir verlangt hatten. The highest offer came in. Das höchste Gebot kam. For 3 times the price that we paid for the house. Und das war 3-mal der Preis, den wir gesetzt hatten. We had only lived in that house. Und wir haben in diesem Haus gelebt. For 7 years. Für nur 7 Jahre. 7 is God's perfect number. 7 ist die Zahl der Perfektion. And God did a perfect work. Und Gott hat ein vollkommenes Werk getan. Not only did he give us 3 times what we paid for it. Nicht nur hat er uns das Dreifache von dem gegeben, was wir dafür gezahlt haben. But the buyers that came for it. Sondern auch die Käufer. The husband was Catholic. Der Ehemann war Katholik. And the wife was Muslim. Und die Frau war Muslimin. But we oiled that house. Aber wir haben das Haus geölt. And when they came to talk to us about it. Und als die mit uns darüber gesprochen they haben, said, we feel something very different about this house. Und haben gesagt, wir spüren da etwas anderes über diesem Haus. The Muslim lady, die muslimische Frau, said, I feel so much peace hat gesagt, ich spüre so viel Frieden in diesem Haus. I said, well, you know, we have a name for this house. Und ich habe gesagt, ja, wisst ihr, wir haben einen Namen für dieses She Haus. She said, I noticed it out front. Und ich habe gesagt, ja, ich habe es gesehen draußen. We got a big gigantic rock, like you know, a big rock like this. Wir hatten da so einen riesengroßen Stein. And we had a friend come over. Und wir hatten einen Freund, der gekommen ist. And a chisel out in the rock. Und er hat da gemeißelt in diesen Stein. The name of this house. We always name our houses. Also wir geben uns you Haus should name immer your Namen. House. Du solltest deinem Haus Because Namen geben. Because God's given you authority in that place. That's your dominion. Weil Gott gibt dir Autorität an diesem Ort. Das ist when dein Autoritätsbereich. Und wenn du es, that goes on your home. Wenn du ihm einen Namen gibst, dann ist eine Salbung, die auf dieses so we called auf dein Heim our home kommt. The glory und wir haben unser, we our home. Unser Haus die Herrlichkeits like the glory house. Glory, the glory house. Wir das the Glory House genannt. So we called it the Glory Manor. So we had it chiseled out. It was out front. So this lady had seen it. Also und die Frau hat das gesehen. And we had the scripture from Psalms. Und wir hatten eine Schriftstelle aus Psalmen. It says, "I love the house of your dwelling." Wo es heißt, ich liebe das Haus deines Wohnortes. God, I love the house of your dwelling. Ich liebe das Haus, wo du wohnst. The place where you abide. Der Ort, an dem du wohnst. Glory, God. Die Herrlichkeit, Gott. So I said, you know, we have a name for this house. Und ich sagte, ja, wir haben ja diesen Namen. And she said, I noticed it out front. Und ich habe gesagt, sie sagt, I said, ich habe es gesehen draußen. It the Glory Manor. Und ich habe gesagt, ja, wir nennen es dieses Because Glory this house has been dedicated to God. Weil dieses Haus Gott gewidmet Now, wurde. We're telling her this after she's already put in the offer. We already accepted the offer. We took their money. Und wir sagen ihr das, nachdem sie uns schon das Angebot gemacht haben, wir das Angebot angenommen haben und auch schon das Geld bekommen haben. And I said, this house has been dedicated to God. Und ich habe gesagt, ja, dieses Haus wurde Gott gewidmet. She said, I can feel something different. Und sie sagt, ich kann spüren, dass da was anderes Janet ist. Said, well, let me tell you a few things that have happened in this house. Und dann sagt Janet, lass mich dir ein paar Dinge erzählen, die in diesem Haus She passiert said, this sind. House for us was a miracle from God. Und sie hat gesagt, dieses Haus war für uns ein Wunder von Gott. In the natural, we couldn't afford to get into this house. In natürlichen hätten wir es uns nicht leisten können, in dieses But Haus God zu kommen. Gave us a miracle and he gave us that house. Aber Gott hat uns ein Wunder gegeben und wir and haben dieses Haus bekommen. Been a great blessing for us. Und dieses Haus war ein wunderbarer Segen and für we've uns. Had a lot of wonderful people in this house. Wir hatten viele wunderbare Leute in diesem Haus. People who sing for God. Menschen, die für Gott People gesungen who work haben, for God. Menschen, die für Gott gearbeitet and haben. Have seen many miracles in this house. Und wir haben viele Wunder in diesem Haus gesehen. Healing miracles, Heilungswunder, financial miracles. Finanzwunder. At this point, zu diesem Punkt the woman has tears streaming down her face. Hat die Frau schon Tränen, die ihre Augen runterlaufen. She says, That's why I wanted this house. Und sie sagte, ja, darum wollte ich dieses I Haus. I knew there was something different about this house. Ich wusste einfach, dass da etwas anders ist mit diesem Haus. And right there, und direkt dort, in front of the two entry doors, vor dieser Eingangstür, we prayed for that man and for that woman. Haben wir für diesen Mann und diese Frau gebetet. We led them to the Lord. Wir haben sie zum Herrn geführt. They received Jesus Christ. Sie haben Jesus Christus empfangen. They received the Glory Manor. Sie haben das Glory House empfangen. God gave them a wonderful atmosphere. Gott hat ihnen eine wunderbare Atmosphäre gegeben. She was so sweet. She said, "Anytime you come back through town, you can come over. We can have dinner together." Sie war so süß. Sie hat gesagt, ja, immer wenn ihr wieder in die Stadt kommt, dann könnt ihr vorbeikommen, dann können wir zusammen essen. I said, "No, I sold it to you." Und sie hat gesagt, wie euer Haus. Und habe ich gesagt, nee, wir haben es euch verkauft. She said, "This will still always be your house." Sie hat gesagt, nee, das wird immer euer Haus sein. I said, "That's wonderful." Das ist wunderbar. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar. Oh, wunderbar, Jesus. Jesus. Wunderbar? No, wunderbar. Jesus. Jesus ist wunderbar. Jesus ist wunderbar. Wunderbar. So there is an anointing that he's releasing on you. Oh, I want to give these away. Who wants dir, the holy oil CD? Wer möchte die heilige Go get CD? It on the book table. But you can brother, right there. Tisch, aber du bekommst die hier. Yeah, just hand it right. That's for him, right? No, the brother. The brother. Ihn. Yeah, I know. Okay. God bless you. And then because you made all that effort to come here when you're drunk, und weil du you get this one. Den Aufwand betrieben this one you can play holen, it as loud as you can play du das, it. Out the windows of your car, you can play so it in your home. So laut spielen, wie du kannst, aus den Fenstern eines Autos. And then try the oil. Und dann versuch das Ölen. You just put it in one of those bottles. You know they do they have that here in Germany? Haben die das hier in Deutschland? For the mustard bottle. Für Senf, also diese Senftuben. It's yellow. Diese gelben Senftuben. Squeezy. Ja, du kannst es so drücken. Fill it with the oil. Und das füllst du mit dem Öl. Nobody will think it's weird. Keiner wird denken, dass es komisch ist. They just think you're going for like a Wiener Schnitzel or something. Sie denken, du gehst einfach ein Schnitzel essen. Carry my own mustard, und ich nehme meinen eigenen Senf mit. In Germany, it's very natural. In Deutschland ist das sehr natürlich. We were in Birmingham. Wir waren in Birmingham. We took the students of the college that we're teaching at. We took them down. Downtown Birmingham. Wir haben die Studenten von dem College, wo wir lernen, mit nach Birmingham in die Innenstadt genommen. And because we wanted to be more casual with the oil. Und weil wir es einfach mehr üblich machen wollten mit dem Öl. We had one big jug of oil in the vehicle. Hatten wir eine große Flasche Öl im Fahrzeug. Und dann haben wir so kleine Tassen, aus denen Leute trinken. So all the students got cups. Also jeder von denen hat so einen kleinen Becher then bekommen. We poured in the oil. Und dann haben wir da das Öl reingefüllt. And then we all kind of just begin to disperse around downtown. Und dann haben wir uns da einfach verteilt. With our drinks. Mit unseren Trinks. And as the Lord would direct, und wie der Herr uns führen würde, people anointed other people, haben Leute andere Menschen gesalbt, die haben they die Straße gesalbt, die Geschäfte gesalbt. But how it started, aber wie es angefangen was hat, we were walking together with our cups full, war, wir sind mit unseren Bechern da gelaufen and we had parked kind of at a large park. Und wir haben an so einem großen Park geparkt. And the security guard, the city security guard who watches over the park. Der Sicherheitsoffizier von der Stadt, der über diesen Park gewacht hat. He called out to us. He said, "What are you doing?" Der hat zu uns gerufen und hat gesagt, ja, was macht ihr da? Maybe we're all drinking. Der dachte, wir würden jetzt alle hier trinken. Wir würden jetzt Party machen. In the middle of the afternoon. Und wir mitten am Nachmittag. And so anyway, he said, "What are you doing?" And I said, "Sir, there is so much crime that's been going on in this city." Und er hat gefragt, was wir machen. Und ich habe gesagt, ja, Herr, Mister, da ist so viel Verbrechen, das in dieser Stadt passiert. Wir wurden angewiesen, hierher zu kommen und für diese Stadt zu beten. He said, "Whoa, that's great." Und er hat gesagt, wow, das ist wunderbar. That's great. Das ist großartig. I said, "Yeah, and these cups are filled with anointing oil." Und dann, ja, und diese Becher sind voll von Salböl. Do you know what that is? Wissen Sie, was das ist? He said, "Hallelujah." Und er sagte, Halleluja. I'm a man of God. Ich bin ein Mann Gottes. And I've been waiting for some people to come down here and anoint the downtown area. Und ich habe gewartet, dass Leute hierher kommen und die Innenstadt salben. We said, "Whoa." Und wir sagten, wow. So we said, "Can we pray for you?" Und dann haben wir ihn gefragt, können wir für dich beten? He said, "Yes, please." Und er hat gesagt, ja, bitte. So this was the security guard. Also es war ein Sicherheitsoffizier. So we prayed for him, we get done praying for him. Wir haben für ihn gebetet und wir waren fertig. And he says, "You have permission to anoint whatever you want to anoint anywhere." Und er hat gesagt, ihr habt die Erlaubnis, alles zu salben, was ihr hier salben wollt. He said, "I'm the head guard. Ich bin hier der Chef. If anyone gives you any issues, wenn irgendwer euch Probleme just macht, tell them to contact me. I've given you permission." Sagt einfach, sie sollen mich kontaktieren, ich habe euch die Erlaubnis gegeben. Favor is your portion in the anointing. Gunst ist gehört dir in der Salbung. What God anoints, he was gives Gott favor. Salbt, dem gibt er auch Gunst. He gives favor. Er gibt Gunst. That man turned around and said, "Can I pray for you all?" Der Mann hat sich dann umgedreht und hat gesagt, "Hey, kann ich für euch alle beten?" Und er hat in Zungen gebetet. He was so on fire with the Holy Ghost. Er war so gefüllt mit dem Heiligen Geist. He prayed for all of us and then we were launched to anoint the whole city. Er hat für uns alle gebetet und dann sind wir da ausgeströmt. I share that to say this. Und ich möchte das noch sagen. That God is anointing you. Dass Gott dich salbt. God is anointing you. You can expect favor. Gott salbt dich und du kannst Gunst erwarten. You know what? Persecution comes. Verfolgung wird auch kommen. But don't be bothered by it. Aber lass dich davon nicht stören. Because you got favor on your life. Weil du hast Gunst auf and deinem what the Leben. Enemy tries or means for harm, God can turn that thing around und quickly. Und was der Feind zum Bösen meint, kann der Herr zum just Guten stay wenden. Anointed. Aber bleib einfach gesalbt. Stay in that flow. Bleib in diesem Fluss, with the Lord, dieser Gemeinschaft mit dem where Herrn, you're led and directed by the Spirit. Wo du geleitet und geführt bist vom Geist. In Exodus chapter 30. In Exodus chapter 30. In 2. Mose Kapitel okay. 30. And now I'm going to give you a message. Und jetzt werde ich euch noch eine Botschaft geben. In 5 minutes or less. In 5 Minuten oder weniger. I'm going to give you an entire message that should have taken an hour to unpack. Werde ich euch eine ganze Botschaft geben, die eine Stunde oder länger hätte brauchen sollen. But let me first give these socks away. Aber lass mich euch erst diese Socken geben. Some people wonder why there's socks on the table. Manche wundern sich, warum hier Socken auf dem Tisch liegen. Very, very weird. Das ist sehr komisch. Most ministers have the shirts. Die meisten Diener haben so T-Shirts. But Joshua Mills has the socks. Aber Joshua Mills hat Socken. It's because these are walking in healing socks. Weil das sind die wandeln in Heilungssocken. For many years we've anointed prayer cloths. Für lange Zeit haben wir Gebetstücher gesalbt oder für gebetet. Acts 19 verses 11 to 12. It's biblical. Das ist biblisch. Das steht auch in Apostelgeschichte 19, 11 bis 12. But the problem is people were losing the prayer cloths. Aber das Problem ist, dass Leute diese Gebetstücher verloren haben. They put them in the bed and then they disappear. Sie haben sie in ihr Bett und dann waren sie auf einmal weg. One lady, she was having such trouble with her son. Eine Dame hatte so Probleme mit ihrem Sohn. She told me this about a month ago. Das hat sie mir vor einem Monat erzählt. She was having so much trouble with her son. Sie hat so viel Probleme mit ihrem Sohn gehabt. She took one of the anointed cloths. Dass sie eines dieser Gebetstücher genommen hat. And she put it in the washing machine. Und sie hat es in die Waschmaschine getan. Along with all of her son's laundry. Mit der ganzen Wäsche von ihrem Sohn. The pillowcases. Die Bettwäsche, die Kissenbezüge. She washed it in the anointing. Sie hat es in dieser Salbung gewaschen. Then she made his bed. Und dann hat sie sein Bett gemacht. And she said something major changed. Und hat gesagt, da hat sich was komplett verändert. That son that had been giving her so much trouble. Der Sohn, der ihr so viel Probleme bereitet hat. He came back to the Lord. Kam zurück zum Herrn. Began living for God. Hat angefangen This für den Herrn zu leben. Happened. Und das ist vor kurzem erst passiert. God can do quickly. Gott kann es schnell tun. In his power what we could never do in our whole lifetime. In seiner Kraft, was wir in der ganzen Lebenszeit nie getan hätten können. Anyway, I've got these socks. Auf jeden Fall, ich habe diese Socken. You can anoint these with oil. Und du kannst die mit Öl aufsalben. Du kannst über die beten. And they've got seven healing scriptures written on them. Und die haben sieben Heilungsschriftstellen drauf geschrieben. And I did this. Und ich habe das getan. For myself. Eigentlich für mich selbst ursprünglich. I found oftentimes the books, the CDs that I make, the product that I do it because I need it. Oft ist es so, dass die Bücher und die CDs, die ich herstelle, mache ich oft, weil ich sie selbst brauche. It, I figure a lot of other people might need it und also. Dann denke ich ja, wenn ich es brauche, dann werden es vielleicht viele andere auch brauchen. Now the reason why I needed this und der Grund, warum ich die gebraucht habe, ist, weil wenn ich für die Kranken bete and they're laying in the hospital bed, und sie sind in einem Krankenhausbett, the first thing I do, I tell them, I brought you some anointed socks. Ist das erste, was ich mache, ist, ich sage, ich habe euch gesalbte People Socken feel really mitgebracht. Blessed. It's a nice gift. Die sind dann wirklich gesegnet. Es ist ein schönes Geschenk. So I put the socks on their feet. Und ich tue die Socken dann an ihre Füße. Now I'm ready. Und jetzt bin ich bereit. I say, I'd like to pray for you. Jetzt sage ich, ich möchte für dich beten. But see, I've got my cheat sheet right on their feet. Und dann habe ich so meinen Spickzettel direkt auf ihren Füßen. I got seven scriptures right there. Dann habe ich sieben Schriftstellen direkt da. I just read it. Und dann lese ich die einfach ab. And they think, that's such an anointed prayer. Und die denken, oh, das ist so ein gesalbtes Gebet. God. Ja, weil es ist it's das Wort Gottes. Now you can do it too. Would you like und to do this? Jetzt kannst du es auch machen. Willst du das tun? Okay. Here, I'm going to give that to you. Yeah, ich you can use those. Geben. Okay. God bless you. Gott segne dich. Awesome. Exodus chapter 30. Exodus Kapitel 2. Mose Kapitel 30. Exodus chapter 30. We're going to do this fast. 2. Mose Kapitel 30. Das machen wir jetzt ganz schnell. And if I'm doing it in 5 minutes or less. Und wenn ich es in 5 Minuten oder weniger mache. This means I've got 2.5 minutes in English. Das heißt, dann habe ich noch 2.5 Minuten in Englisch und 2.5 Minuten German. In Deutsch. Praise God. Preist den Herrn. Okay, Exodus chapter 30. 2. Mose Kapitel 30. Okay, let me summarize it for you here. Lass es mich für euch zusammenfassen. The Lord speaks to Moses. Der Herr spricht zu Mose. Gives him the anointing oil recipe. Er gibt ihm dieses Rezept für das Salböl. And God says, this is the recipe. Und Gott sagt, das ist das Rezept. It's a divine recipe. Es ist ein göttliches Rezept. There's five ingredients. Da gibt's 5 Zutaten. The first ingredient. Die erste Zutat is the myrrh. Ist Myrrhe. It's symbolic. Das ist symbolisch. It's prophetic. Es ist prophetisch. In biblical times. Zu biblischen Zeiten. The myrrh was an element that was used for embalming. War Myrrhe ein etwas, was benutzt wurde, um einzubalsamieren. It's a very expensive element. Es ist sehr teuer. It was more in biblical times. It was more costly than gold. Zu biblischen Zeiten war es sogar teurer als Gold. But the myrrh. Aber die Myrrhe was one of the gifts that was brought to the baby Jesus. War eines der Geschenke, die zu Jesus gebracht wurde. Now that's a little bit unusual. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Because myrrh is not a baby shower gift. Weil Myrrhe ist kein Geschenk für Babys. Myrrh is used at the burial, not at the birth. Weil Myrrhe wird benutzt bei der Begrabung und nicht bei der Geburt. But see, myrrh was speaking to the call, to the assignment that Christ had on his life. Aber diese Myrrhe hat gesprochen zu dem Auftrag, der auf Jesu Leben war. And the myrrh in the anointing oil und recipe, das Myrrhe in diesem Salbölrezept, speaks about the anointing spricht on über, our life, spricht über die Salbung auf unserem Leben, also the process of the anointing, aber auch über den Prozess der Salbung. If we want to rise higher with God, wenn wir höher gehen wollen mit Gott, if we want to go further with God, wenn wir weitergehen wollen we've mit Gott, we've got to lay down our life completely, müssen wir unser Leben komplett niederlegen. We've got to allow the old person to be buried, müssen wir erlauben, dass der alte Mensch begraben wird. There's a process in the anointing, weil das ein Prozess in der Salbung, that requires commitment and sacrifice, der Opfer und Hingabe fordert. The Bible says, die Bibel sagt, it's no longer I that lives, es ist nicht mehr ich, der lebe, but it's Christ, sondern es ist Christus. That word Christ, das Wort Christus, means the anointed one, heißt der Gesalbte. It's no longer I that lives, but the anointed one, es ist nicht mehr ich, der lebe, sondern der Gesalbte, that lives in me, der in mir lebt. So myrrh speaks about the burial process. Also spricht Myrrhe von dem Begrabungsprozess. And some of you might be in this process of the anointing right now. Und manche mögen vielleicht in diesem Prozess der Salbung sein. It can be painful to a degree. Und es kann manchmal auch schmerzhaft sein. Because you're letting go. Weil du einfach loslassen musst. You're shedding off the old. Du musst das Alte abgehen lassen. You're sacrificing things that you've held on to for a long time. Du opferst Dinge, an denen du lange festgehalten hast. But God's doing a great work in His anointing. Aber Gott tut ein großes Ding in seiner Salbung. The second ingredient is the cinnamon. Und die zweite Zutat ist der Zimt. Ooh, I can smell that, right? Ich kann es riechen. Ooh, it's opening right here. Es öffnet sich gerade hier. It's like a portal. Ist wie ein Portal. It's opening in the spirit. Can anybody else smell that? Im Geist öffnet. Yeah, okay. Yeah. Back there. Da hier. Pastors. Welche. Over there. Yeah. Dort, ja. Just lean back. Und lehnt euch zurück. Just breathe in. Atmet ein. And invite the cinnamon of God to fill you completely. Und erlaubt dem Zimt Gottes euch komplett zu füllen. I told you it represents the scroll. Das repräsentiert die Schriftrolle. It represents the word. Es repräsentiert das the Wort. The Bible says the word and the spirit agree. Die Bibel sagt, das Wort und der Geist, sie stimmen überein. So you see, the word is in the anointing. Also das Wort ist in der Salbung. Because the anointing enables us to grow, but it's the word of God that brings us life. Also weil die Salbung uns wachsen lässt, aber es ist das Wort, das uns Leben bringt. So we can see the word in the anointing oil. Also können wir das Wort in dem Salböl sehen. But the ingredient of cinnamon is also. Aber die Zutat von Zimt ist auch. The bark of the cinnamon tree. Ist auch die Rinde von dem Zimtbaum. What does the bark represent? Was repräsentiert diese Rinde? Anybody? Covering. Die bark Rinde represents ist die Bedeckung, the covering of the tree. Ist die Bedeckung des Baumes. Right, you remove the bark and you remove the covering. Also wenn du die Rinde wegnimmst, dann nimmst du die Bedeckung von dem Baum weg. One of the words that we're hearing a lot and you're going to hear it more even in the coming days. Ein Wort, das wir häufig hören und das wirst du in der kommenden Zeit auch hören. The Lord is highlighting, it's the word mantle. Ist das Wort Mantel, das Wort. In many ways the cinnamon represents the mantle. In vieler Weise tut der Zimt auch diesen Mantel there repräsentieren. There are mantles available in the fresh anointing. Das sind Mantel verfügbar in dieser frischen Salbung. The Bible speaks in Isaiah 61. Die Bibel spricht in Jesaja 61. It says for the spirit of heaviness, heißt es, der Geist der Schwere. God is replacing it with the mantle, the covering, the cloak or the garment of praise. Gott ersetzt ihn mit dem Mantel von Lobpreis. God is giving new mantles in the anointing. Gott gibt neue Mäntel in der Salbung. Some of you might be in that process of the anointing right now, receiving new mantles from the Lord. Manche sind vielleicht gerade in dem Prozess, dass sie einfach einen neuen Mantel vom Herrn empfangen. That new garment. Du hast einfach dieses neue Gewand angezogen. You're getting adjusted to that clothing that God is giving. Du gewöhnst dich an diese neue the healing anointing, die Heilungssalbung, that joy anointing, die Freudensalbung, that prosperity anointing, die Salbung des Wohlstands. Oh, there's many mantles. Da gibt's sehr viele Mäntel, that God can give, die Gott geben kann. But when you get that mantle, God's not going to take it back. You've got it. Aber wenn Gott dir diesen Mantel gibt, dann wird er nicht mehr zurücknehmen, sondern dann hast du ihn. The third ingredient. Die dritte Zutat. I'm not sure what it says in the German Bible, but it's fragrant cane. In der, ich weiß nicht, wie es in der Deutsch, also es ist, glaub auch riechendes Würzrohr, genau. Or it might be called calamus. Do you know calamus? Ist auch Calamus genannt. Regardless what it's called, the ingredient that it's speaking about, genannt wird, die Zutat, von der es da spricht, is an ingredient that during biblical times, ist eine Zutat, die während der Zeit der Bibel, it was used for a healing remedy. Wurde gebraucht für Heilungszwecke. It would be chopped up real finely, es würde sehr fein geschnitten, and then used within a tea. und in Tee verwendet. And the different ailments that could be cured. Und unterschiedliche Gebrechen konnten dadurch geheilt werden. Things like heart disease, wie Herzerkrankungen, blood pressure, Blutdruck. And even in modern times there are scientific studies that show that it works towards the healing of diabetes. Und auch zur heutigen Zeit gibt es Studien, die zeigen, dass das heilen sich auch auf Diabetes auswirken kann. Janet was doing a study and she found a list of like 19, 20 different ingredients. Und Janet hat das mal studiert und hat da 19 unterschiedliche Zutaten entdeckt. But I'm not telling you go out and get some calamus. That's not what Aber I'm saying. Ich sage euch jetzt nicht, dass ihr gehen sollt und euch Calamus kaufen sollt. I'm saying reach up and get a fresh anointing. Sondern ich sage, streckt euch aus und bekommt eine neue Salbung. Because the anointing of God is filled with healing. Weil die Salbung Gottes ist gefüllt mit Heilung. The fourth ingredient. Die vierte Zutat is what's called cassia. Wird Cassia genannt. It's a warming spice. Es ist eine wärmende It smells Gewürz. Very similar to cinnamon. Es riecht ähnlich wie Zimt. But it's not cinnamon. Aber es ist nicht Zimt. It's a warming spice that speaks of hospitality. Es ist ein Gewürz, das von Gastfreundschaft spricht. What God's working in his anointing? Was Gott in seiner Salbung bewirkt? Is he's bringing a unity, he's warming our hearts. Ist, er erwärmt unsere Herzen und er Not bringt Einheit. Towards one another, nicht nur einander gegenüber. But he's warming our hearts to the things of God. Aber er erwärmt auch unsere Herzen für die Dinge Gottes. We're becoming more hospitable. Wir werden gastfreundlicher oder einladender für die Gegenwart Gottes, for the glory of God, für die Herrlichkeit Gottes, for the goodness of God. Für die Güte Gottes. And that fifth ingredient, und diese fünfte Zutat, and five is the number of grace, und fünf ist die Zahl der Gnade, that fifth ingredient, die fünfte Zutat is the olive oil. Ist das Olivenöl. It's not just any kind of olive oil. Ist nicht irgendein Olivenöl. It's the pure. Es ist das reine Olivenöl. It's priceless. Es ist preislos. Do you know there's two ways to make olive oil? Wisst ihr, da gibt's zwei Wege, wie man Olivenöl machen kann. The first way is the common way. Der erste ist der übliche. You take the olive. Du nimmst die Olive. You put them in a vat. Du tust sie in so einen I'm talking about biblical in so eine Kiste you, oder in so ein You push the Fass. The round stone over top of the olives. Und du tust diesen Stein über die Oliven drüber. And the oil flows from the olive. Und das Öl fließt aus der Olive to raus. A little opening, a little hole opening down to the next level into a, like a little bowl type container. Fließt dann runter in so ein Gefäß, wo es You can see this if you. I went to a place in Nazareth and they have a whole demonstration of how they do this. Ich war mal in Nazareth und die haben da eine demonstrieren da, wie man das gemacht That's hat. That's the common way. Das ist der übliche Weg. And that oil can be used for light. Und das Öl kann cooking, für Licht benutzt werden energy oder für, Koch, für Kochen oder that's Energie. The common oil. Das ist das normale Öl. But God's anointing's not common. Aber Gottes Salbung it's ist nicht uncommon. Normal. Es ist, it's holy. Unüblich. It's sacred. Sie ist heilig. Sie ist God's heilig. Anointing Gottes Salbung requires the pure oil. Braucht das pure Öl, das reine Öl. There's only one way to get the pure oil. Und da gibt's nur einen Weg, wie du das reine Öl bekommen kannst. It's by taking the single olive in your hand. Es ist indem du eine Olive in deine Hand nimmst. And the process is called beating the olive. Und der Prozess heißt die Olive zu schlagen. And it's not like bad olive. Es ist nicht wie ein Kampf. No, it's not that kind of beating. Es ist nicht dieses Schlagen. It's you take the olive and you break it in half. Du nimmst die Olive und du brichst sie in eine Hälfte. And you take the pit out. Und du nimmst den Kern raus. And you pour this one out. Und dann leerst du sie so aus. And there might be one drop. Und vielleicht ist nur ein Tropfen. And you pour this one out. Und dann leerst du es da aus. There und may so or may not be another und drop. Da kommt vielleicht auch gar kein weiterer Tropfen. One drop, probably two drops maximum also for all of maximal zwei Tropfen bekommst du da raus. And that's the pure oil. Und das ist das reine Öl. Now, when the Lord says, bring a hin of oil und to Moses. Wenn der Herr sagt, dass er einen ganzen Haufen, ein hin Öl bringen soll. One gallon of pure oil. Das ist eine Gallone, also so zwei, Can 4 Liter. You imagine the sacrifice, the intensity, the cost? Könnt ihr euch vorstellen, wie, was für ein Opfer das the war? Time, the effort, die Zeit, der Aufwand, den das gekostet hat? For a gallon, für eine Gallone, also etwa 4 Liter of pure oil, von reinem Öl? God's oil comes at a cost. Gottes Öl kommt mit einem Preis. And you know who paid the price? Und wisst ihr, wer den Preis gezahlt hat? Jesus. Jesus. Jesus Christ. Jesus Christus. The anointed one. Der Gesalbte paid the price, hat den Preis gezahlt, that you might enter into a fresh anointing. Dass du in eine frische Salbung eintreten kannst. There is a fresh anointing of revival glory that's being poured out on the earth. Eine frische Salbung von Erweckungsherrlichkeit, die ausgegossen wird. And God is calling you to be a part of it. Und Gott beruft dich, God is calling you to be a part of it. Gott ruft dich, I have taken up a lot of time here. Ich habe jetzt sehr viel Zeit weggenommen. Pastor George, I want to give this to you. Pastor Görge, ich übergebe jetzt wieder an dich. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Hier ist wieder der Zimtgeruch. Ich bin gerade wieder in eine Wolke von Zimt reingelaufen. Das ist echt interessant. Gerade habe ich die Bibel aufgeschlagen. Er hatte noch gar nicht über Zimt gesprochen. Mach die Bibel auf. Er sagt die Bibelstelle und mein Blick fällt auf das Wort Zimt und Zimtblüte. Und in dem Moment so eine starke Welle von Zimt in meiner Nase. Ich frage die Irina, sag, riechst du auch das Zimt? Ja, total, das Zimt. Krass, hä? Interessant, hä? Halleluja. Preist du da. Halleluja. Stehen wir nochmal auf zusammen. Wer von euch möchte dieses heilige Öl mit nach Hause nehmen? Halleluja. Wer von euch möchte nicht unbekleidet nach Hause gehen? Amen. Oh. Halleluja. Oh Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für das heilige Öl, das du an diesem Wochenende für uns alle gemischt hast, Herr. Wir danken dir für all die Zutaten, die letzten Tage geflossen sind, Herr. Wir danken dir für das Öl der Freude, Herr. Wir danken dir für den neuen Wein, Herr. Wir danken dir für das Feuer, Herr. Und wir danken dir heute Morgen für diese Zimt und Cassia und was weiß ich was alles für Mischung du angerührt hast, Herr. Wir danken dir wirklich für diese Erweckungsherrlichkeit, Herr, unter der wir gehen dürfen. Danke, Herr, dass du wirklich ja unsere Nation wirklich eingetaucht hast, auch an diesem Wochenende, in dem du uns hier alle hergesandt hast, Herr. Ja, aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz, aus anderen Ländern, Herr. Da danken wir dir, Herr, dass du wirklich unsere Nationen durch uns wirklich eingetaucht hast, Herr, in dieses heilige Öl, Herr. Und Herr, wir sind hier, Herr, deine Träger, Herr, die Träger dieses Öls, Herr. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Und ich danke dir, Heiliger Geist. Ich kann es so sagen im Geist. Der Heilige Geist möchte zum Schluss, er möchte wirklich dieses Öl so richtig tief in dich hineinreiben. So richtig in dich hineinreiben. Weißt du, so richtig rein in dich. Halleluja. Lass es einfach zu. Weißt du, so richtig in dich hinein. Oh, reiben dieses Öl. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du dieses Öl in jeden Einzelnen von uns wirklich tief hineinreibst, Herr. Oh, danke, danke, Heiliger Geist, tief in jeden Einzelnen. Oh, tief hineinreibst, Herr. Hineinreibst, Herr. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, hineinreibst, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ah. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Halleluja. Und ich hatte auf dem Herzen zwei Gruppen von Menschen, die Gott besonders salben möchte. Und wahrscheinlich gehört jeder von uns zu einer dieser beiden Gruppen. Die erste Gruppe ist, Gott möchte es ganz besonders salben an diesem Wochenende und wirklich aktivieren. Ich habe das die ganze Zeit, schon die ganzen letzten Tage, immer wieder auf dem Herzen. Er möchte wirklich die junge Generation aktivieren im Salböl Gottes. Und wenn ich sage jung, dann meine ich so 35 abwärts. Ja? Okay? Also aus meiner Sicht ist es jung. Manche sagen, sag, trau keinem über 30, aber für mich ist es jung. Okay, ich bin ja schon 36 oder so. und die zweite Gruppe, und wenn du nicht zur ersten Gruppe gehörst, dann gehörst du wahrscheinlich zur zweiten Gruppe. Die zweite Gruppe, die Gott salben möchte, pass auf, das ist nicht einfach über 35, sondern es kann sogar sein, dass manche zu beiden Gruppen gleichzeitig gehören. Weil die zweite Gruppe, die Gott salben möchte, er möchte wirklich geistliche Väter und Mütter salben, die wirklich die kommende Generation, wenn ich sage die kommende Generation, weißt du, dann ist es tatsächlich auch teilweise außerhalb des Alters, aber die wirklich Männer und Frauen Gottes mentoren und zu Jüngern machen und hineinbringen und begleiten und ihm wirklich zur Seite stehen, damit das hervorkommen kann, was Gott in dieser Zeit will. Weil das Wort Gottes sagt in Malachi 3, und das ist wirklich ein absoluter Schlüssel, und ich glaube, dass tatsächlich wie es geht wirklich darum, auch über unsere Nation, ich glaube ganz speziell auch Deutschland, da war wirklich so ein Fluch teilweise drauf, der wirklich die Eltern von den Kindern getrennt hat, im Geist, verstehst du, die geistlichen Kinder von den geistlichen Eltern getrennt hat. Und es, in Malachi 3 heißt es, bevor Jesus wiederkommt, heißt es, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Fluch schlage. Halleluja. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen hier wirklich durch das kostbare Öl, weil das Wort Gottes sagt auch, die Salbung zerbricht das Joch. Und ich glaube und ich spüre das wow, im Geist, wie das auf uns kommt heute Morgen. Er wird wirklich jeden Fluch der Trennung von Vätern und Söhnen, der Trennung von Müttern und Töchtern, jeden Fluch der Trennung zwischen Eltern und Kindern, er wird es zerbrechen über unsere Nation heute Morgen hier, indem wir dieses Salböl empfangen, indem die Kinder ihr Salböl empfangen und indem die Eltern ihr Salböl empfangen, werden wir alle eins in dem einen Salböl. Halleluja! Halleluja! Wow! Danke, Jesus! Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Und ich möchte als erstes einfach wirklich symbolisch, ich möchte wirklich einfach, vielleicht können wir das Pult hier hochnehmen, wir brauchen ein bisschen mehr Platz, Halleluja. Einfach alle die 35 oder unterhalb 35 sind, einfach kommt ihr nach vorne, als erstes kommt ihr nach vorne. Einfach alle, die wirklich jetzt von den Jahren her, 35 oder unter, Halleluja. Gebt mir mal einen kräftigen Applaus, Halleluja. Danke, Jesus. Komm ganz nach vorne, komm ganz nach vorne, komm ganz nach vorne, komm ganz nach vorne, okay? Halleluja. Halleluja. Wow, danke Jesus, danke Jesus. Komm ganz nach vorne. Halleluja. Danke Jesus, danke Jesus, danke Jesus. Okay, ich gehe davon aus, dass die anderen jetzt, die noch im Raum sind, dass ihr, vielleicht kommen manche noch von der Empore runter, also wir warten noch auf euch, kommt einfach ganz nach vorne. Also manche, die im Raum sind, oder all die anderen, die jetzt im Raum sind, gehe ich davon aus, dass ihr älter als 35 seid, okay? Halleluja. Okay, pass auf. Und jetzt wollen wir Folgendes machen. Joshua, could you join me for that? Und Irina, kommst du auch? Halleluja. Und wir machen Folgendes. Pass auf, alle die ihr jetzt so, sonst im Raum steht, also die ihr über 35 seid, ich möchte euch einfach bitten, dass ihr eure Hände ausstreckt zu denen, die hier vorne sind. Und als erstes werden wir für euch beten. Wir werden zuerst beten für die geistlichen Väter und Mütter. Und wie gesagt, vielleicht bist du unter 35 und trotzdem hat Gott dich schon zu einem geistlichen Vater und einer geistlichen Mutter auch gemacht und du bist bereits, da gehst bereits in diese Berufung hinein. Kein Problem, dann empfängst du die doppelte Salbung. Halleluja. Aber wir wollen als erstes, wollen wir wirklich diese Salbung geistlicher Elternschaft und geistlicher Mutter und geistlicher Vaterschaft freisetzen über all denen, die jetzt einfach, streckt einfach mal ihr, die ihr über 35 seid, streckt einfach mal eure Hände aus. Halleluja. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du alle diese positionierst, wirklich im Geist, Herr. Herr, nicht nur im natürlichen älter zu sein, Herr, oder älter zu werden, sondern wirklich im Geist, geistliche Väter, geistliche Mütter zu sein für die kommende Generation, Herr, die diese kommende Generation hervorbringt. Ich lege mir selber die Hand auf, Halleluja. In Jesu Namen, danke Vater, danke Heiliger Geist, danke Herr, dass du kommst und dass du sie salbst mit dem kostbaren Salböl, Herr, der Jüngerschaft, der Elternschaft, Herr, mit einem Herzen der Liebe, Herr, mit einem Herzen der Ermutigung, Herr, mit einem Herzen, Herr, die Männer und Frauen hervorbringt, mit einem Herzen, die kommende Generation hervorbringt, in dem Namen von Jesus. In dem Namen von Jesus. Ja, streckt dich aus, ihr Väter und Mütter, streckt euch aus. Empfangt die Salbung Gottes. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jetzt! Oh! Jesus, Jesus, Jesus, geistliche Väter und Mütter, wow, Kommt hervor! Kommt hervor! Kommt hervor in Deutschland! Kommt hervor in Österreich! Kommt hervor in der Schweiz! Kommt hervor in Europa! Kommt hervor in den Nationen! Kommt hervor in der Ukraine! Kommt hervor in Jesu Namen! Kommt hervor! Wow! Wow, da ist noch mal eine Welle! Wow! Oh, mach die bereit! Empfang! Empfang! Empfang! Jetzt! Jesus! Halleluja! Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt möchte ich, dass ihr alle, die ihr jetzt gerade die Salbung empfangen habt, dass ihr eure Hände ausstreckt zu denen, die hier vorne sind. Halleluja. Und wir sagen jetzt in dem Namen Jesus, wir rufen die kommende Generation. Wir rufen sie in ihre Bestimmung hinein. Wir rufen sie in ihre Berufung hinein. Wir rufen sie hervor in dem Namen von Jesus. Und wir setzen jetzt, can you join me there and we just lay hands on them? Halleluja. Und wir setzen jetzt wirklich diese heilige Salbung über ihnen frei in dem Namen Jesus. Beginnt einfach im Geist zu beten, ihr Väter und Mütter. Beginnt im Geist zu beten. Sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen, sie kommen hervor. Oh, sie kommen hervor. Oh, sie kommen hervor. Oh, sie kommen hervor. Oh, sie kommen hervor. Oh, sie kommen hervor. Und nichts und niemand wird sie stoppen. Nichts und niemand kann sie aufhalten. Nichts und niemand. Nichts und niemand. Nichts und niemand kann sie stoppen. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, nichts und niemand kann sie stoppen. Oh, nichts und niemand kann sie stoppen. Jesus. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, heilige Salbe. Heilige Salbe. Eine Generation von Weltveränderern. Eine Generation von übernatürlichen, außergewöhnlichen Weltveränderern für diese Welt. Oh, in Jesus' Name. Oh, in Jesus' Name. Oh, empfangt es in Jesu Namen. Oh, Jesus. Yes, Lord. There you are. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Halleluja. Oh, Jesus. Oh, füll sie mit dem heiligen Salbe. Salbe sie, Heiliger Geist. Oh, salbe sie, Heiliger Geist. Oh, salbe sie, Heiliger Geist. Oh, salbe sie, Heiliger Geist. Salbe sie, Heiliger Geist. Mehr. Oh, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, nichts und niemand wird sie stoppen. Nichts und niemand wird sie stoppen. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Bist du auch unter 35? Halleluja. Danke, Jesus. Du auch? Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Halleluja, ja, ja, und in dem Namen Jesu, ja genau, gebt ihm mal einen kräftigen Applaus dieser kommenden Generation. Halleluja, oh, oh, oh, und wir sagen, wir stehen hinter euch und wir wollen euch ermutigen und wir wollen euch stärken und wir wollen euch Plattform machen und wir wollen euch Raum machen, damit ihr in eure Berufung hineinkommen könnt. Und wir sagen in dem Namen Jesus alle zusammen, wir brechen diesen Fluch, der sich zwischen Väter und Väter und Söhnen und Müttern und Kinder gestellt hat. Und wir setzen frei im Namen Jesus, dass die Herzen der Väter zu den Kindern, die Herzen der Mütter zu den Kindern und die Herzen der Kinder zu den Eltern gekehrt werden, Herr. Und wir setzen dieses göttliche Zusammenkommen der Generationen frei. Wir sagen, die Gemeinde Jesu ist eine Abraham, eine Isaak und eine Jakob-Gemeinde. Halleluja. Ein Drei-Generationen-Haus in Jesu Namen. Weil eine dreifache Schnur zerreißt nicht. Halleluja. Eine dreifache Schnur zerreißt nicht. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, genau. Blas mal das Shofar. Blas mal richtig das Shofar, Daniel. Halleluja. Come on. Yes. Halleluja. Jesus. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wow. Puh. Geht's euch gut hier vorne? Halleluja. Oh, glory. Halleluja. Ich möchte euch noch was sagen, ihr kommende Generation. Ich möchte euch noch einen Vers geben. Und zwar, es ist für beide Generationen, aber speziell auch für euch. Und zwar 2. Mose 33. Da ist davon die Rede, wie Mose in das Zelt der Begegnung ging. Der Mann Gottes ging in das Zelt der Begegnung. Das heißt, es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose, immer wenn er in das Zelt ging. Er redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er ins Lager zurück. Und jetzt pass auf, sein Diener Josua aber, das war die kommende Generation, das war die kommende Leitergeneration, er war der kommende Leiter. Während Mose in das Zelt hinein und hinaus ging, mit Gott von Angesicht zu Angesicht redete, heißt es, sein Diener Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, er wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Mit anderen Worten, Gott markierte ihn so sehr mit seiner Gegenwart, dass er wusste, was ist hier los? Dass er wusste, ich darf nirgendwo anders mehr hin. Ich bleibe an seiner Gegenwart. Und während Mose von Zeit zu Zeit kam, um das Angesicht Gottes zu suchen, blieb Josua vor dem Angesicht Gottes. Und da kam die Impartation. Da kam die Zuteilung. Du hast an diesem Wochenende eine starke Zuteilung bekommen durch die Salbung Gottes, auch durch die Diener Gottes, durch alles, was Gott hier getan hat. Aber ich sage dir, die bleibende Impartation, die bleibende Zuteilung auf deinem Leben, die wirst du empfangen, während du bleibst vor dem Angesicht Gottes. Amen. Und damit möchte ich dich wirklich beauftragen, sozusagen. Ich möchte dir einen heiligen Auftrag geben. Letztendlich uns allen, aber ganz besonders auch den Jungen. Ich möchte dir wirklich diesen Auftrag mitgeben, dass du an der Gegenwart Gottes bleibst. Auch wenn du alleine zu Hause bist. Die Gegenwart Gottes ist genauso da. Vielleicht fühlt sie sich nicht genauso an wie hier im Raum. Aber sie ist da. Sein Angesicht ist dir zugewandt. Du kannst Gemeinschaft mit ihm haben von Angesicht zu Angesicht in deinem Kämmerchen. Bleib einfach an ihm. Amen. Jesus hat gesagt, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Halleluja. Halleluja. Lass uns vielleicht alle nochmal unsere Hände ausstrecken. Ich möchte wirklich für uns alle beten, dass diese Gnade einfach auf jeden Einzelnen von uns kommt, auf uns alle kommt. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns wirklich diese Gnade gibst, Herr, die du Josua gegeben hast, Herr. Dass du uns diese Gnade gibst, Herr, zu bleiben am Angesicht Gottes, zu bleiben im Haus des Herrn, zu bleiben in seiner Gegenwart. Danke, Heiliger Geist, dass du uns das Angesicht des Vaters und das Angesicht von Jesus so real machst, Herr. Herr, dass wann immer wir unsere Zimmertür abschließen oder hinter uns zumachen einfach und hineinkommen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, Herr, dass wir merken, du wartest schon auf uns. Du bist schon da und du möchtest uns begegnen. Du möchtest uns begegnen von Angesicht zu Angesicht. Halleluja. Halleluja. Das tut so klatschen hier, ich nehme das andere. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns wirklich salbst, mit dieser Gnade an deinem Angesicht zu bleiben, vor deinem Angesicht zu sein und dein Angesicht nicht mehr zu verlassen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Empfang es ganz tief in dein Herz hinein. Empfang ganz tief in dein Herz hinein diese Beauftragung, an ihm zu bleiben. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Und jetzt greif einfach nochmal hinein in diese Herrlichkeit Gottes und sag einfach, ich empfange es. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Oh ja, lasst uns Jesus die Ehre geben. Halleluja. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Jesus. Du bist wunderbar. Du bist herrlich. Du bist mächtig. Du bist stark. Oh, wir lieben dich. Danke, Herr, dass dein Angesicht uns zugewandt ist, Herr. Danke, dass du dein Angesicht zu uns hin erhoben hast, Herr. Und dass du mit uns bist, Herr. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt dürft ihr nochmal zu eurem Platz zurückgehen, weil jetzt möchte ich einfach euch allen noch die Gelegenheit geben, auch einfach ein Saatkorn zu säen, auch in den Bau dieses Hauses der größeren Herrlichkeit, das Gott am Ende der Zeit baut, weil Haggai 2, Vers 6 sagt es, größer wird die Herrlichkeit des zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Halleluja, Halleluja. Gott baut jetzt sein Haus. Gott baut jetzt sein Haus der größeren Herrlichkeit. Und lass mich dir das sagen, was mich so beeindruckt, wenn ich mir auch im zweiten Mose, ist nur ein paar Kapitel weiter nach dem, was ich gerade gelesen habe, wenn ich das da lese, wie Mose hat das erste Haus der Herrlichkeit gebaut. Okay, nehmt einfach nochmal die Plätze ein. Ist jetzt nicht die Zeit für Einzelne zu beten, sondern nehmt einfach nochmal die Plätze ein. Halleluja. Okay, Mose war der Erste, der dieses Haus gebaut hat. Er war das Erste, der dieses Zelt der Begegnung gebaut hat. Und es ist so interessant, als er dieses Zelt der Begegnung gebaut hat in 2. Mose 36, ja, da heißt es, er hat diese Handwerker gerufen, um dieses Haus zu bauen, um ans Werk zu gehen und um es auszuführen. Und dann heißt es, und sie nahm von Mose das ganze Hebopfer entgegen, das die Söhne Israel für die Arbeit am Bau des Heiligtums gebracht hatten, um ihn auszuführen. Und dann, und das ist wirklich faszinierend, ich habe das noch nie von der Gemeinde gehört, dass eine Gemeinde, obwohl es eigentlich unser normales Ding sollte, aber ich habe es noch nie gehört, dass eine Gemeinde wirklich zu diesem Punkt gekommen ist, weil hier heißt es tatsächlich, diese aber, also die ihr Opfer brachten, um dieses Haus der Herrlichkeit zu bauen, um das auszuführen, was Gott Mose als Auftrag gegeben hat, heißt es, diese aber brachten ihm immer noch freiwillige Gaben, morgen für morgen. Da kamen alle weisen Männer, die alle Arbeit des Heiligtums ausführten, Mann für Mann von ihrer Arbeit, und sie sagten zu Mose, das Volk bringt viel, mehr als genug zur Verwendung für die Arbeit, deren Ausführung der Herr geboten hat. Da gab Mose Befehl und man ließ im Lager den Ruf ergehen, niemand soll mehr eine Arbeit für das Hebopfer des Heiligtums anfertigen. Und so hörte das Volk auf, noch mehr zu bringen. Und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun, sodass noch etwas übrig blieb. Das ist der Hammer. Ich meine, Gott hat uns wirklich gesegnet hier mit dem Gemeindezentrum und Gott hat wirklich ein gewaltiges Wunder getan. Wir haben jetzt den Anbau fertig gemacht im Herbst, ja, und ich kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, das gesamte Gebäude inklusive Anbau ist zu 95% bezahlt. Das ist ein absolutes Wunder vor den Augen Gottes. Aber was ich noch nicht sagen kann, ist, dass es zu 105% bezahlt ist. Sie sind uns noch ein Stück voraus hier in der Bibel. Amen. Da war es tatsächlich so, dass Mose irgendwann sagen musste, hey, jetzt stoppt es, weil wir wissen gar nicht mehr wohin. Weil Gott, was war das? Ich glaube, dass das Herz der Menschen aus der Gegenwart Gottes berührt war. Und sie sagten sich, hey, dieses Haus der Herrlichkeit zu bauen, das ist die größte Ehre, daran teilzuhaben. An dem, was Gott jetzt tut, weißt du, an dem, was Gott jetzt tut, und ich spreche jetzt nicht vom Gebäude, verstehst du, sondern ich spreche wirklich von diesem Haus aus lebendigem Stein, an dieser Erweckungsherrlichkeit, die Gott jetzt ausgießt, teilzuhaben, ist die größte Ehre, die du als Mensch in dieser Generation haben kannst. Ist dir das bewusst? Weil, weißt du, die Menschheitsgeschichte wird nicht verändert im Bundestag oder im Regierungsviertel von Berlin, sondern die Menschheitsgeschichte wird geändert aus der Gegenwart Gottes heraus. Halleluja. Und wenn Gott ein Volk findet, mit dem er sein Haus der größeren Herrlichkeit bauen kann, weißt du, dann hat Gott in Nationen, in Städten, in Dörfern, wo überall er, wo er diese Häuser baut, hat er Orte mit göttlicher Regierungsautorität. Amen. Und du wirst, weißt du, in dieser Salbung, du wirst sprechen, du wirst zu Dingen sprechen, du wirst in Wahlen hineinsprechen, du wirst in politische Situationen hineinsprechen, du wirst in wirtschaftliche Situationen hineinsprechen. Und in dem Moment, wo du sprichst, wird es beginnen, vor deinen Augen zu passieren, weil da diese heilige Salbung auf dir ist, weil du dieser König und Priester ist, wie Joshua es gesagt hat. Amen. Weil du Teilhaber bist dieser Erweckungsherrlichkeit, die Gott in dieser Zeit ausgießt. Amen. Wir machen den entscheidenden Unterschied. Amen. Halleluja. Wir sprechen und es geschieht. Da ist eine Gunst auf deinen Worten. Da ist eine Power auf deinen Worten. Wenn du von hier weggehst, ich sage dir, gesalbt mit der Herrlichkeit Gottes. Da ist etwas auf deinen Worten, was die Welt um dich herum verwandelt. Amen. Halleluja. Und ich sage dir noch was, es ist, wie ich gerade schon gesagt habe, es ist die größte Ehre, die Gott dir zuteil werden lässt, dass du mit dabei sein kannst und dass du mitbauen kannst. Und ich sage dir, deswegen ist es die größte Ehre, so wie damals das Volk hat es empfunden, wirklich als größte Ehre. Wow, ich kann etwas beitragen, auch mit meinen Gaben, mit meinen natürlichen Gaben, mit meinen natürlichen Möglichkeiten, kann ich etwas beitragen, damit diese Regierungszentrale der Herrlichkeit Gottes gebaut werden können. Weil Gottes Reich braucht Finanzen auch hier auf der Erde. Amen. Sind wir uns einig? Weißt du, Gebäude müssen gebaut werden, Menschen müssen angestellt werden, um das zu tun. Hier bei Glory Life haben wir inzwischen 12 Angestellte, die wir bezahlen müssen, verstehst du? Wir haben Ausgaben für Dinge, die angeschafft werden müssen, für Freizeiten, für alle Einsätze und so weiter, für alle möglichen Dinge, ja? Ohne Finanzen lässt sich das Haus der Herrlichkeit hier auf der Erde nicht bauen. Aber weißt du, er hat ein Volk. Das heißt, auch im Wort Gottes heißt es, im Psalm heißt es, mein Volk ist willig am Tage meiner Macht. Amen. Damals waren sie willig. Und sie haben das Haus nicht nur zu 100% bezahlt, sondern sie haben es zu 105, zu 110, zu 150% bezahlt, bis Mose sagte, jetzt reicht's. Amen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, einfach dein Herz heute Morgen einfach auch mit diesem Saatkorn, das wir jetzt säen, wirklich da dein Herz mit hineinzulegen, dein Herz einfach zum Ausdruck zu bringen, weil das Wort sagt einfach, mit dem Maß, mit dem wir messen, wird uns wieder gemessen werden. Und damit meint er nicht das Maß, jetzt wie viel Euro gibst du, sondern er meint das Maß deines Herzens. Mit welcher Art von Herzen gibst du? Und wenn du sagst, jawohl, ich bin da dabei, für mich ist es auch eine solche Ehre, einfach dabei zu sein und das Haus Gottes einfach finanzieren zu dürfen, dann bist du eingeladen, einfach dich zu beteiligen. So wie der Heilige Geist dich führt, in völliger Freiheit. Niemand muss geben, jeder ist frei. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Aber tu das, was der Heilige Geist dir zeigt. Tu es so, wie er es dir zeigt. Wir werden jetzt einfach hier vor Ort, werden wir die Eimer durchgeben und du kannst in die Eimer reingeben, kannst in bar geben, du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist und kannst dann die Verpflichtungserklärung hineingeben. Wenn du über Internet zuschaust, über Livestream, dann hast du die Möglichkeit zu überweisen. Du kannst per PayPal geben, du kannst per Kreditkarte geben. So bist du auch mit dran beteiligt an dem, was Gott tut in dieser Zeit. Weil es ist die größte Ehre. Ich bin so, weißt du, auch jetzt an diesem Wochenende wieder, weißt du, ich bin, die Engländer würden sagen, oder die Amerikaner, das kann man so schlecht übersetzen, I'm really humbled by what God is doing. Auf Deutsch übersetzen, ich bin wirklich gedemütigt, das klingt ein bisschen komisch, aber du weißt einfach nicht, wow, du sagst einfach wow. Einfach wow, Halleluja. Danke Jesus für das, was du tust. Danke für die Ehre, da dabei zu sein. Danke für die Ehre, ein Teil zu sein von dem, was du tust in dieser Zeit. Halleluja. Amen.